Welcher Beziehung stand die gesellschaftliche Linke zur Sozialdemokratie des Wohlfahrtsstaats der Nachkriegszeit und welche Position vertrat sie zu den Ansprüchen der Post-80er auf individuelle Freiheit, in deren Namen die mit dem Neoliberalismus verbundenen Reformen durchgeführt wurden? Nun zum Ablauf des heutigen Abends. Jeder der Sprecher hat gleich 10 Minuten Zeit, um ihr eigenes Statement vorzutragen. Danach haben die Sprecher jeweils 3 bis 5 Minuten Zeit, um aufeinander zu reagieren. Schließlich kommen wir zur Fragerunde. Ich bitte die Sprecher, jede Frage einzeln zu beantworten. Also es werden keine Fragen gesammelt, aber es muss natürlich auch nicht jeder auf jede Frage antworten. Zu den Sprechern. Vom Publikum ganz links sitzt Inga Solti. Er ist Referent am Institut für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung und Autor und Herausgeber zahlreicher Bücher, darunter Auf den Schultern von Karl Marx, die Literatur in der neuen Klassengesellschaft und Richtige Literatur im Falschen, Schriftsteller Kapitalismus Kritik. Daneben sitzt Stefan Bollinger. Er ist Politikwissenschaftler und Historiker. Er arbeitet zu deutscher und besonders osteuropäischer Zeitgeschichte, veröffentlichte zahlreiche Arbeiten zu Charakter der Ereignisse 1989-1990 zur Herstellung der deutschen Einheit unter westdeutscher Ägide. Jüngste Publikationen lauten Oktoberrevolution, Aufstand gegen den Krieg 1917 bis 1922 sowie Lenin, Theoretiker, Stratege, rassistischer Realpolitiker. Er ist Mitglied der Leibniz-Sozietät, Mitglied der historischen Kommission beim Parteivorstand der Partei Die Linke, stellvertretender Vorsitzender bei Helle Panke e.V. und Redakteur der Zeitschrift Z, Marxistische Erneuerung. Daneben sitzt Annika Klose, sie ist Landesvorsitzende der Jusos Berlin, Mitglied der Grundwertekommission der SPD, sie studiert Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität in Berlin und ist Vorstandsmitglied des Instituts Solidarische Moderne. Zu meiner Rechten sitzt Jan Gerber, er ist Historiker und Politikwissenschaftler, er hat mehrere Bücher über die Geschichte und den Verfall der Linken verfasst und schreibt für diverse Zeitschriften, darunter Bahamas und Jungle World. Zuletzt erschien von ihm Karl Marx in Paris, die Entdeckung des Kommunismus sowie das letzte Gefecht, die Linke im Kalten Krieg. Genau, dann würde ich Inga bitte bitten, mit dem Eingangsstatement anzufangen. Geht das nicht? So einfach in die Hand. Okay, ich hoffe, es gibt keine Rückkopplung. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich finde es gut, dass man auch strömungsübergreifend und politstrategieübergreifend so diskutieren kann. Und ich denke, dass die Frage Krise des Neoliberalismus auch die ganz zentrale ist, also weil es ja die Frage ist der historischen Epoche, in der wir uns befinden. Und wir wissen, dass aus allen großen Krisen des Kapitalismus, also von seinen 4 insgesamt, also der großen Depression von 1873 bis 1896, der Great Depression, also dann der Weltwirtschaftskrise von 1929 bis 1939, der Fordismuskrise von 1967 bis 1979 und der Krise seit 2007, der größten Kapitalismuskrise seit 1930, dass diese Krisen eben historisch bedeutsam sind. Wir sind historische Subjekte und wir erleben nicht nur oder erdulden nicht nur Geschichte, sondern wir machen auch Geschichte. Und damit geht natürlich auch eine große Verantwortung einher, was wir mit diesem historischen Moment machen. Fakt ist, dass der Kapitalismus in solchen großen, tiefen Krisen sich immer dramatisch verändert hat. Er war nie der gleiche wie vorher. Und die Frage ist sozusagen, ob die Krise des Neoliberalismus schon zu einem neuen Kapitalismus-Typ geführt hat. Manche sprechen vom postdemokratischen Kapitalismus wie Wolfgang Streeck oder vom autoritären Kapitalismus wie Frank Deppe. Manche sind eher überzeugt, dass wir uns immer noch in einem Interregnum befinden, das heißt also in einer Übergangsperiode, mit Antonio Gramsci gesprochen. Ich will diese Frage nicht beantworten. Ich glaube, dass sich einige Wege geschlossen haben, also die 2007, 2008 noch offen waren. Und trotzdem, glaube ich, gibt es noch keinen stabilen neuen Kapitalismus-Typ. Von daher würde ich immer noch auch von der Krise des Neoliberalismus oder vielleicht besser einer Krise des neoliberalen Finanzmarktkapitalismus sprechen. Gleichzeitig aber, glaube ich, ist es notwendig zu umreißen, was das eigentlich genau meint. Weil wenn wir von Krise sprechen und Neoliberalismus, dann verstehen viele darunter eher eine einfach rein angebotsorientierte, auf Privatisierung, Liberalisierung und Deregulierung beruhende Krise einer Ökonomie. Ich glaube aber, dass diese Krise, in der wir uns befinden, eine viel darüber, weit darüber hinausgehende Krise ist. Man könnte sie mit Gramsci als organische Krise oder Alain Le Piette als große Krise bezeichnen. Und diese Krise hat in meinen Augen 6 Dimensionen. Ich habe sie deswegen auch die 6-Dimensionen-Krise genannt im letzten Papier, das ich geschrieben habe, Die Welt von Morgen. Diese 6 Dimensionen sind in meinen Augen einerseits natürlich die ökonomische Dimension, also die Tatsache einfach nur am Beispiel der Ökonomie, dass wir es mit 30% Überkapazitäten in der globalen Autoindustrie zu tun haben, dass wir es mit mangelnder Kapazitätenauslastung und so weiter und so fort zu tun haben, dass wir es mit der zunehmenden spekulativen oder dem spekulativen Gang überschüssiger Kapitalien auf der Suche nach profitablen Anlagesphären zu tun haben. Aber es ist eben eine Krise, die weit darüber hinausgeht. Die 2. Dimension in meinen Augen ist die Krise des sozialen Zusammenhalts. Damit meine ich, dass 40 Jahre neoliberale Politik zu einer, im Gegensatz zu dem, was uns neoliberale Ökonomen gesagt haben, nicht zu Gleichgewichten tendiert haben, also nicht dazu geführt haben, dass sozusagen die Regionen, die Ökonomien sich angleichen, sondern im Gegenteil, sie führen zu massiven Ungleichgewichten. Wir sehen diese Ungleichgewichte auf globaler Ebene zwischen globalem Norden und globalem Süden. Wir sehen sie auf der europäischen Ebene, wo der neoliberale Weg in der europäischen Integrationsweise zu einer massiven Auseinanderentwicklung von EU-Zentrum und EU-Peripherie geführt hat, also vor allem Nord-Süd natürlich. Wir sehen es innerhalb von Nationalstaaten in der Auseinanderentwicklung von Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern. Wir sehen es in den Städten, in der Auseinanderentwicklung von segregierten, gentrifizierten Teilen. Ich komme aus Berlin, also sagen wir mal Kreuzberg-Friedrichshain versus Marzahn-Hellersdorf. Und diese Ungleichgewichte führen zu einer Krise des sozialen Zusammenhalts. Die merkt man dann immer, wenn beispielsweise bürgerliche Eltern sich dafür einsetzen, dass ihre Kinder nicht mit den Pöbelkindern auf eine Schule gehen müssen etwa oder sozusagen sich drum reißen, in einen der reicheren Stadtteile zu ziehen, um da ihre Kinder in den Schulen anmelden zu können, damit sie nicht mit dem Pöbel in eine Klasse gehen müssen. Und diese Krise des sozialen Zusammenhalts hat eben noch auch die Dimension der 4. industriellen Revolution, der Digitalisierung, weil diese Ängste letzten Endes bis tief in die Mittelklassen reichen. Also es gibt ja vielfach so diese Debatte, ist der Rechtspopulismus eigentlich ein Ausdruck von Armut oder ist es der Ausdruck von einer Angst vor sozialem Abstieg? Und ich glaube, Letzteres ist richtig. Mit Klaus Dörre, dem Sozialwissenschaftler von der Uni Jena gesprochen, funktioniert halt diese Art von Prekarisierung, also die Angst, dass beispielsweise selbst bei hochausgebildeten Fachkräften, Mechatronikern, nicht klar ist, ob sie in 10 Jahren noch ihren Job haben. Digitalisierung heißt, du kannst als Journalist, als Arzt, als Übersetzer nicht sicher sein, ob in 10 Jahren dein Job noch da ist. Und diese Angst wird bis tief in die Mittelklassen hineingetragen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Agenda 2010-Reform, also neoliberale Workfare-Reform, dazu führen, dass man kann gut verdienen, aber man ist nach einem Jahr Arbeitslosigkeit eben auf Hartz IV, das heißt von gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen. Das heißt eine Krise des sozialen Zusammenhalts. Es ist eine Krise der sozialen Reproduktion, insbesondere vor dem Hintergrund der Tatsache, dass Austeritätspolitik, also dass die Feminisierung der Arbeitsmärkte sich auf neoliberalem Weg vollzogen hat, also der Niedriglohnsektor ist vor allem ein weiblicher Sektor und durch Kürzungspolitik im sozialen Bereich, insbesondere in Südeuropa natürlich, heißt es, dass Pflegeaufgaben, Care-Aufgaben, also wer kümmert sich um die Kinder, wer kümmert sich um die nicht mehr erwerbsfähigen Arbeitskräfte, dass es vor allem Frauen aufgelastet wird, das heißt eine Krise der sozialen Reproduktion, Überlastung, Burnout. Es ist eine Krise der Demokratie, die vor diesem Hintergrund der beschriebenen Tendenzen passiert. Das heißt also, wir sehen das anhand der Erosion tradierter Nachkriegsparteiensysteme, also dass wir erst die Tendenz hatten zum Zerfall von Volksparteien, die Tendenz zu Großkoalitionsregierungen. Mittlerweile reichen ja nicht mal mehr die Stimmen von ehemaligen Volksparteien, um eine stabile Regierung zu bilden. Also in Ostdeutschland wisst ihr das am besten. Das heißt also eine Krise der Demokratie, die zu einer Polarisierung mit drei Polen führen. Auf der einen Seite ein neoliberales Zentrum, das nicht mehr hegemoniefähig ist, und seine Parteien, das von rechts herausgefordert wird durch einen rechtsautoritären Nationalismus und von links herausgefordert wird, durch neue Linkskräfte, durch einen linken Pol, einer klassenkonfliktorientierten Sozialdemokratie. Schließlich die fünfte Dimension ist eine Krise der Weltordnung, Stichwort relativer Abstieg der Vereinigten Staaten und Aufstieg Chinas, die Hochtechnologie-Rivalität zwischen den USA und China, die letzten Endes ein Konflikt ist, ein Wirtschaftskrieg, wo es darum geht, China in einer untergeordneten Stellung in der Hierarchie der internationalen Arbeitsteilung zu halten. Und schließlich eine Krise natürlich, die in aller Munde ist, von Ökologie und Klima. Und diese Krisen haben in meinen Augen das Potenzial, wechselseitig in die jeweils andere Krise überzuschwappen, beziehungsweise die Tendenzen in diesen Krisen massiv zu verschärfen. Politische Krisen können ökonomische Krisen auslösen, und da stecken enorme Barbarisierungspotenziale drin, die wir uns, glaube ich, vor Augen führen sollten, um zu verhindern, dass diese Barbarisierungen tatsächlich stattfinden. Die herrschende Politik reagiert auf diese Krise in meinen Augen durch eine Führungsunfähigkeit. Ich will das nur am Beispiel der Ökonomie stellen, weil es ja die Frage ist, Krise des Neoliberalismus. In dieser Krise ist der Neoliberalismus nicht beseitigt worden, sondern ist vertieft worden. Wir sehen das beispielsweise anhand der globalen austeritätspolitischen Wende seit Frühjahr, Sommer 2010, dass die einzelnen Nationalstaaten versuchen, sich auf Kosten der jeweils anderen gesund zu stoßen. Die Autoindustrie musste gerettet werden, und dort wurden beispielsweise dann in den USA die Löhne für alle Neueingestellten halbiert, damit US-amerikanische Autokonzerne zulasten deutscher oder koreanischer oder französischer oder italienischer Autokonzerne sich einen größeren Anteil an einem Kuchen sichern zu können, der nicht mehr wächst oder nur noch bedingt wächst. Wir sehen das in der Zunahme von neuen Privatisierungen, insbesondere natürlich in Südeuropa, in der Eurokrise haben wir das massiv gesehen. Wir sehen das in der Zunahme von Steuersenkungen. Wir befinden uns in einem globalen Steuersenkungskrieg. Weltweit oder allein in den OECD-Ländern haben wir in den letzten 5 Jahren weit über ein Drittel die Unternehmenssteuern gesenkt. Von daher ist der Neoliberalismus nicht tot, er ist sehr lebendig, und er sorgt dafür, dass die verschiedenen Krisen, die ich beschrieben habe, vertieft werden und tatsächlich sehr große Gefahren in sich bergen, die wir uns vor Augen führen sollten, um dann besser gegen diese Gefahren vorgehen zu können. Vielen Dank. Ja, wenn du sagst, wir müssen so lange. Er geht von links nach rechts, okay. Oder rechts nach links. Warte mal, jetzt muss ich etwas mehr ziehen. Ja, wir sollten uns sicherlich keine Illusionen machen. Es mag sicherlich eine Krise des Neoliberalismus nach der Weltwirtschaftskrise von 2007 gegeben haben, aber genauso wenig wie diese Krise wirklich ausgestanden ist, steht der Neoliberalismus vor dem Abgrund. Richtig betonen wir natürlich den besonderen Charakter des Neoliberalismus als einer sich weitgehend vollziehenden sozialer Rückenarme früherer Entwicklungen. Wir beobachten diesen Neoliberalismus seit seiner Herausbildung, spätestens seit 1947 mit der Mondfeldrin Society. Und wir haben sicherlich seit dem Entstehen des realen Neoliberalismus in Gestalt der Regierung von Thatcher und Reagan in den 70er Jahren gesehen, dass hier versucht worden ist, eine Antwort auf die Brüche der 60er Jahre zu bekommen. Er hat hier von der Krise des Fordismus gesprochen. Das ist sicherlich eine Reaktion auf die 68er-Bewegung auch, aber und ihren kulturellen Brüchen, aber vordergründig mag das sein, aber faktisch ging es eben um eine Reaktion auf die Technologierevolution seit den 60er Jahren, die hier vollzogen worden ist. Und Neoliberalismus ist eigentlich ja nur ein Synonym für einen anpassungsfähigen Kapitalismus, der bereits damals begriff, dass die traditionelle Konfrontation von Bourgeoisie und Proletariat ganz andere Formen mit den neuen Technologien, der neuen Rolle des Rohstoffs Intelligenz oder Informationstechnologien mit der Intelligenz als Massenschicht und den neuen sozialen Bewegungen eingenommen hatte. Und viel schneller als die Arbeiterbewegung als Recht der Realsozialismus begriffen die Apologeten des Neoliberalismus, dass Individualismus ja eigentlich eine positive Errungenschaft der 68er als Egoismus, als Verbetriebswirtschaftlichung der Gesellschaft auf der Tagesordnung stand und steht und durchsetzbar war. Mit dem vom Westen beförderten Zusammenbruch des reformabstinenten Realsozialismus hat sich dieses Konzept weltweit durchgesetzt. Die Ex-DDR und Osteuropa waren die Experimentierfelder, deren Resultate mittlerweile lange in den Kernlanden der Metropolen angekommen sind. Sparpolitik, Austerität haben erfolgreich Sozialpolitiken schleifen können und der Widerstand der Arbeitenden und Ausgegrenzten bleibt von Ausnahmen abgesehen marginal. Die bundesdeutschen Eliten in den 70er, 80er Jahren, trotz der damals von Kohl verkündeten geistig-moralischen Wende, waren damals noch vorsichtig nach dem Anschluss der DDR und der wirtschaftlichen Durchdringung Osteuropas mit ihren ökonomischen und politischen Führungsanspruch, haben sie aber die Fähigkeit besessen, dies auch in den Metropolen durchzusetzen. Es zeigt sich aber, dass dieser Übergang zum Neoliberalismus nicht friktionslos ist und besonders seit 2007 ökonomische und soziale Konsequenzen hat. Wir müssen allerdings bedenken, dass der Kapitalismus bislang immer fähig gewesen ist, sich neu zu erfinden. Der soziale Marktwirtschaftskapitalismus, der wohlgepriesene rheinische Kapitalismus, war eine Reaktion auf den Fall des Faschismus, Reaktion auf die Angst vor der Unzufriedenheit der Arbeit und auch natürlich eine Reaktion auf den zwar diktatorischen, aber doch sonst recht anspruchsvollen Osten und seiner vermeintlichen fünften Kolonne im Westen, die in Gestalt der Arbeiterbewegung durchaus dem erhardtschen System wesentliche Zugeständnisse abbringen konnte. Diese Bedrohung ist angesichts der Schwäche des Realsozialismus, der unbeschriebenen Wandlungen von Technologien und Sozialstrukturen spätestens seit den 80er Jahren und natürlich erst recht seit 1989 obsolet geworden. Geiz ist geil oder Profitmaximierung mit vielen individualisierten Arbeitnehmern, Arbeitskraftunternehmern, wie man es dann gerne bezeichnet, konnten durchgesetzt werden. Wir erleben aber jetzt, dass teilweise gestützt auf diese neuen politischen Konstellationen die rigorose antisoziale Politik etwas zurückgedreht wird und Sozialabbau etwas gestoppt wird. Geguckt wird, wie weit man eine Gesellschaft so gestalten kann, wie weit man reagieren kann. Gleichzeitig beobachten wir aber eine Verschiebung im herrschenden Block aus politischen Akteuren, Medien, Intellektuellen. Die einst in Zeiten des Kalten Krieges mehr oder minder gesicherte politische Einheit gegen den totalitären Osten, nur unterbrochen durch diverse Frontstellungen gegen vermeintliche, und das waren die meisten Sozialdemokraten und Gewerkschafter, und tatsächlichen Anhängern eines alternativen Gesellschaftssystems, eines praktizierten Sozialismus, und das hieß natürlich andere Eigentümer, umfassende Demokratie angefangen in den Unternehmen, rigorose Umverteilung und soziale Umschichtung, ist zerfallen. Wir erleben die Rückkehr von sehr bürgerlichen, sehr kapitalistischen Reaktionen auf die entstandenen Verunsicherungen und sozialen Brüche in Gestalt rechtskonservativer, nationalistisch-konservativer, ja faschistoider Kräfte. Die CDU, aber auch die CSU haben versucht, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Besonders unter Merkel suchte man eine flexiblere, moderne Interpretation des kapitalistischen Weges, weniger in der Ökonomie als in den, ich sage es mal ketzerisch, kosmetischen Bereichen, etwa hinsichtlich der Lage der Frau, etwa hinsichtlich der Öffnung für kulturelle Aufbrüche und besonders spektakulär in der Zeit bei der Öffnung der Grenzen für Flüchtlinge. In dieser vermeintlichen oder tatsächlichen Liberalisierung fanden sich aber schnell Kritiker, von denen heute, wenn wir Namen nennen wollten, auch Seehofer und künftig vielleicht Merz mit mehr Forderung nach mehr Nationalismus, mehr politischen und militärischen Führungsanspruch, dem Verzicht auf sozialen Brimborium durchsetzen wollen. Und wir sehen natürlich, dass jede Wahlniederlage diesen meines Erachtens allerdings noch unentschiedenen Konflikt, in dem die CSU sich befindet, ihre Stärke schrumpfen lässt. Man muss daran denken, dass es jeweils von rechts und von rosa-rot-links Gegenbewegungen, die auf diese Richtungskämpfe einwirken, gibt. Die SPD hat über Jahre mit den Konservativen gemeinsame Sache gemacht und hat vor allem durch ihre Agenda 2010 Neoliberalismus in seiner zugespitzten deutschen Form durchgesetzt. Ihr soziales und politisches Renommee hat sie dabei in den Waagschale geworfen und letztlich gemessen an Abspaltung gestaltet, damals der WASG, und vor allem mit ihren Stimmmäßchen Talfahrt verspielt und versucht gegenwärtig sicherlich sehr mühselig, das wieder aufzuräumen. Auf dem rechten Flügel, jenseits von CDU, CSU, von denen es nach dem Sehen Franz Josef Strauß eigentlich keinen Platz geben dürfte, tummeln sich seit den erstmals wieder krisenhaltigen 1960er Jahren mit unterschiedlicher Intensität, aber teilweise auch schon damals mit der Fähigkeit zum Einzug in Landesparlamente rechte Parteien, damals war es NPD, REP, DVU, und seit Mitte des vergangenen Jahrzehnts ist in Gestalt einer AfD eine weit komplexere Herausforderung wirksam geworden, die wirtschaftliche Vormachtstellungen, Wirtschaftsnationalismus verstärkt mit rassistischen, geschichtsrevisionistischen und antidemokratischen Ansprüchen verbindet. Das Problem besteht allerdings darin, dass die AfD sich rechtskonservativer Zielsetzungen bedient, die auch in der bürgerlichen Mitte, also auch in der CDU, noch mehr in der CSU, aber auch Teilen der SPD unterschwellig immer wieder gegriffen haben. Fremdfeindlichkeit, nationale Überheblichkeit, Führungsansprüche kommen aus der Mitte der Gesellschaft und sind darum so wirksam. Und mittelfristig ist auch zu erwarten, dass im Namen der Demokratie möglicherweise natürlich auch Koalitionen mit einer vielleicht geschickter agierenden AfD aus dem konservativen Lager heraus möglich wären. Eine etwas pessimistische Nebenbemerkung sei gestattet, die vielleicht aber das Mediatheke für einen weit radikaleren Bruch und eine momentan durch die Linke und Linke ja demokratische Kräfte kaum beachtet, geschweige denn mit dem heutigen Wissen an Positionen und Strukturen aufteilt zu haben, scheint. Wir können den vermeintlichen Kontrollverlust gegenüber den heutigen wirtschaftlichen, ökologischen, politischen, weltpolitischen Prozessen beklagen, und viele sogenannte wütende Bürger machen das ja auch. Aber möglicherweise gibt es doch relativ einflussreiche Kreise des Monopolkapitals, Teile der politischen intellektuellen Eliten, die zu dem Schluss kommen könnten, dass jene neue Unübersichtlichkeit durchaus Bedingungen, ein Vakuum, ein Gestaltungsraum für radikale, autoritäre, diktatorische Lösungen für einen starken Staat, einen starken Mann schaffen, und wir erleben das gegenwärtig in Gestalt der Failed States im Mittleren und Nahen Osten. Wir erleben dies mit dem Aufkommen durchaus entsprechender politischer Veränderungen, etwa in den USA und europäischen Staaten. Wir haben, denke ich mal, über ein weiteres Problem nachzudenken, und das ist offenbar die Unfähigkeit der Linken, aus dieser Konstellation etwas herauszuholen. Wir haben erlebt nach 1990, das hat natürlich auch eine längere Vorgeschichte, dass die Linke und nicht nur die traditionelle kommunistisch-marxistisch-leninistische Linke, sondern das gilt genauso für Sozialdemokraten, das gilt genauso für anarchistische Kräfte, genau diesen Umbruch nicht nutzen konnte. Dass starke Teile der Linken im Prinzip schneller das Schlachtfeld geräumt haben, bereit waren, Zugeständnisse zu machen oder sich selbst aufzugeben, als den politischen Kampf zu suchen. Und offenbar ohne die Fähigkeit, tatsächlich klare Kante zu zeigen, auf politische Konfrontation in einer Klassengesellschaft zu gehen, ohne die Fähigkeit zu besitzen, auch weiter als Kümmerer für die Anführungsstrichen einfachen Menschen aktiv zu werden, ohne eine konsequente Sozial-, aber eben auch Friedenspolitik, wird ihr es nicht gelingen, diese Position zurückzuerobern. So, ich glaube, ich muss hier Schluss machen. Ne? Spannendes Thema, und ich finde, wir reden viel zu selten gemeinsam darüber. Ich habe mich jetzt in meinem Input quasi ein bisschen auf die Fragen versucht zu fokussieren, die ihr im Vorfeld uns geschickt hattet. Und der erste Teil der Frage lautete: Auf welche Weise ist die Krise des CDU-SPD-Zentrums Teil der allgemeinen Krise des Neoliberalismus? Und dann, also schon an dieser Frage haben sich bei mir ein paar Fragen oder Bemerkungen quasi aufgemacht, weil auch meine Vorredner haben ja jetzt gerade von der Krise des Neoliberalismus gesprochen und ich würde da tatsächlich eher ein Fragezeichen hinsetzen, ob wir denn tatsächlich wirklich eine große Krise des Neoliberalismus haben. Inga hat ja gerade schon eingegrenzt oder spezifiziert, ja, das neoliberalen, finanzmarktgetriebenen Kapitalismus, hattest du es, glaube ich, genannt, würde ich auch so sehen. Also sicherlich 2008, 2009 und Folgewirkungen waren ja klar ein großer Crash und eben auch viel Kapital vernichtet. Und gleichzeitig würde ich halt schon Fragezeichen daran setzen, wie tief diese Krise eigentlich war. Denn wir stellen fest, seit 2008, 2009 hat sich die Akkumulation von Kapital bei denjenigen, die schon am meisten besitzen, eigentlich nochmal verstärkt. Also die großen Kapitalfraktionen quasi haben da eigentlich gar nicht wirklich, denen hat das nicht groß wehgetan, sondern halt eher den Beschäftigten, die halt vielerorts ihre Arbeit verloren haben oder halt in den USA beispielsweise ihre Häuser. Ich glaube, auch die Ideologie des Neoliberalismus an sich ist eigentlich nicht in der Krise, sondern alive and kicking, leider. Es gibt mittlerweile halt eine kritischere Reflexion über den Neoliberalismus und seine Ausblüten, als das vor beispielsweise 20 Jahren der Fall war. Aber ja, diese generelle Krisenthese würde ich erstmal nicht teilen, auch wenn ich das schade finde. Genau, und der zweite Teil der Frage war ja quasi, auf welche Weise der CDU-SPD, das CDU-SPD-Zentrum Teil dieser Krise sei. Auch da noch eine Bemerkung. Ich weiß nicht, also ob es sinnvoll ist, das quasi, also die CDU und die SPD zusammen als Zentrum zu sehen, weil ich rückfragen würde, Zentrum von was denn eigentlich? Und ob die beiden Parteien so in einen Topf zu werfen sind und auch, ob das überhaupt uns weiterbringt oder sinnvoll ist oder die auch überhaupt noch, wenn man das tun würde, in Anspruch nehmen könnten, ein Zentrum zu bilden, das würde ich in Frage stellen. Ich glaube tatsächlich, statt der Krise des Neoliberalismus haben wir es vor allem mit einer Krise der Linken zu tun und vor allem mit einer Krise der linken Gegenmacht im Kapitalismus. Und das halt massiv verschärft, spätestens seit 1989 mit dem Zusammenbruch Systemalternativen. Und dass natürlich seitdem, also insbesondere seit 1989, der neoliberale Kapitalismus sich halt massiv Bahn gebrochen hat und halt keinen Gegenspieler so richtig mehr hatte. Und wir auch feststellen, dass halt seitdem eben die Sozialdemokratie und die Gewerkschaften beispielsweise, aber auch andere linke Projekte halt noch massiver unter Druck geraten sind als vorher und sicher dann eben auch in Teilen jedenfalls dazu entschlossen haben, diesen neoliberalen Geist ja auch mitzutragen. Das Ganze haben wir ja gesehen, ja, so quasi ab 98, noch verschärft ab eben den 2000er Jahren, wo Rot-Grün im Zusammenschluss mit eben auch Unterstützung der Gewerkschaften eben neoliberale Reformen durchgedrückt haben, sowohl eben auf Bundesebene. Hartz-IV-Reformen wurden ja bereits angesprochen, aber in den Ländern war es ja auch nicht besser. Also ich komme auch aus Berlin, Rot-Rot hat da halt auch neoliberale Politik ohne Ende gemacht. Und das Problem, würde ich sagen, ist natürlich an der Stelle, dass eben die linke Gegenmacht gefehlt hat. Das Widerstreben, dass der Widerstand, der halt entsprechend stark genug gewesen wäre, diesen kapitalistischen Mainstream, diesen neoliberalen Mainstream, der sich ja weit durch große Teile der Gesellschaft gezogen hat, sei es nun eben im Journalismus, Medien, PolitikerInnen, wie gesagt, bis hin zu Gewerkschaften, waren ja große Teile davon überzeugt, dass das jetzt der Weg sei, den man einschlagen müsse. Unter Druck gesetzt natürlich auch von einem globalisierten Kapitalismus und dann protektionistischen Tendenzen. Man möchte das lokale Kapital schützen und das macht man dann eben auf dem Rücken der Beschäftigten, indem man halt eben Sozialleistungen kürzt und ähnliches. Das war ja quasi der Geist, der das Ganze beflügelte. Von daher würde ich sagen, ja klar, also die SPD war sicherlich Wegbereiterin oder naja, also zumindest hat sie den Neoliberalismus in der Zeit mit unterstützt. Die CDU war es schon immer, also es ist halt nichts Neues, dass die CDU die Kapitalfraktion vertritt in Deutschland. Das ist die Partei des Kapitals. Das Neue war doch, dass es halt eben die Arbeiterinbewegung war, die es halt mit durchgepeitscht hat und nur eigentlich die auch dazu in der Lage war. Also, wenn man sagen, ich würde mich halt darauf fokussieren, zu sagen, naja, Krise habe ich ja schon gesagt, CDU, SPD, Zentrum, ich würde das so nicht teilen. Krise der Sozialdemokratie, wo ich halt zum Beispiel die Gewerkschaften auch mit einpreisen würde, die ja auch die Hälfte ihrer Mitglieder verloren haben. Klar ist die da und klar ist die auch Teil der Krise, die halt durch neoliberale Reformen und ähnliches ausgelöst wurden. Aber ja, ich glaube, die Krise, wie gesagt, geht halt eigentlich darauf zurück, dass das widerständige Potenzial gerade nicht ausgeschöpft wird. Und damit komme ich ein bisschen als Überleitung zu der zweiten Frage, die ihr gestellt habt. Wie stellt diese Krise des politischen Zentrums eine Gelegenheit für die gesellschaftliche Linke in ihrem Kampf für Sozialismus dar? Habt ihr gefragt. Zur Krise des Zentrums hatte ich ja bereits was gesagt. Aber ja, ich glaube, das ist halt, wenn man lieber von der Krise der Linken sprechen möchte, die meiner Meinung nach das Zentrum sein sollte, die Linke, woran wir ja arbeiten, aber was uns derzeit noch nicht ausreichend gelingt, eben entsprechende Mehrheiten zu organisieren und eben gesellschaftliche Veränderungen durchzusetzen, dass wir halt tatsächlich das Zentrum wären. Ich finde, die Krise dieser Linken offenbart vor allem, dass wir eben im Moment keine Antworten oder nicht ausreichende Antworten auf die Fragen unserer Zeit haben oder finden. Jedenfalls keine, die ausreichen würden, um diesem kapitalistischen neoliberalen Mainstream wirklich tatsächlich de facto was entgegenzusetzen. Wir schaffen es mittlerweile an der einen oder anderen Stelle, ihm Einhalt zu gebieten oder vielleicht auch teilweise zurückzudrängen, beispielsweise durch Rückkauf, Rekommunalisierung oder eben auch Schaffen von eben neuen Freiräumen, zu versuchen, den Zahn der Zeit ein bisschen zurückzudrehen, aber so eine richtige Gegenstrategie haben wir nicht. Und deswegen würde ich sagen, naja, also ist das jetzt unsere Gelegenheit, diese Krise des Neoliberalismus quasi, um halt die Linke stark zu machen? Ich glaube, dass wir stark sein können, ganz unabhängig davon und stark sein sollten. Wir sind doch nicht quasi so wie die Katze, die vor dem Mauselauch hockt und dann quasi so wartet, dass da was rauskommt, damit wir reagieren können. So, das ist ja nicht unsere Aufgabe, sondern was wir machen müssten, wäre doch eine Linke zu organisieren, die stark ist und diese Gesellschaft halt tatsächlich prägen und übernehmen kann. Also übernehmen kann im Sinne von demokratisch-sozialistisch ausgestalten. Und ich glaube, dass was wir halt ganz dringend brauchen, wäre halt eben eine sozialistische Programmatik, dass wir halt mal wieder darüber sprechen, wie wir uns eigentlich einen demokratischen Sozialismus vorstellen, wie wir meinen, wie wir da hinkommen und was eigentlich die gesellschaftlichen Entwicklungen sind, an die wir anknüpfen können, im positiven Sinne. Und da eben uns als Mosaiklinke, also mit den verschiedensten Teilen und Kämpfen, die in der emanzipatorischen Linken stattfinden, mal wieder zusammenzuraufen und eben gemeinsam Stärke zu entwickeln. Nicht indem wir halt alle wieder eine große, wie auch immer, werden, dahin zurück möchte ich nicht und können wir auch nicht, sondern indem wir halt eben Gespräche damit miteinander führen, in welche Richtung es eigentlich gehen soll. Und ich glaube, dass eine sehr wichtige Entwicklung ist, auf die wir aufgreifen müssen und viel zu wenig tun, die derzeitige Produktivkraftentwicklung ist, die wir erleben, die sich teilweise auch im Neoliberalismus sicherlich Bahn gebrochen hat, aber die halt eigentlich eben sozialistisch gewendet werden müsste, positive emanzipatorische Potenziale hätte. Denn wir erleben ja einen Wandel der Arbeitswelt, der nicht nur geprägt ist durch irgendwie einen technischen Fortschritt, sondern wir merken auch oder wir sehen auch, dass wir in unserer Arbeitsteilung eben uns fortentwickelt haben, dass Menschen halt mittlerweile in den Unternehmen sich zunehmend halt selbst organisieren, dass eben zum Beispiel Teamarbeit und so weiter halt mittlerweile in Unternehmen stattfindet und sich die Beschäftigten in ihrer Arbeit mit dem Sinn ihrer Arbeit oder der Zielstellung ihrer Arbeit auseinandersetzen, in Klammern müssen, aber auch wollen. Das passiert alles derzeit unter kapitalistischen Vorzeichen. Natürlich ist das vor allem die Profitorientierung in einem kapitalistischen Unternehmen, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Es wird halt ausgebeutet durch diesen Kapitalismus natürlich, mit Aspekten wie der indirekten Steuerung und Ähnlichem. Aber eigentlich meine ich und wir Jusos, wir haben da in den letzten 2 Jahren viel zu gearbeitet, steckt da halt ein emanzipatorisches Potenzial drin. Denn wenn Beschäftigte heute in der Lage sind, sich eigentlich selber zu organisieren, ihre Arbeit an gesellschaftlichen Zielstellungen zu orientieren, dann denke ich, dass da eben Potenziale drinstecken, einen Sozialismus zu organisieren, der eben auch eher von unten funktioniert, kein eben staatlich zentralistisch geplanter Sozialismus ist, sondern ein demokratischer Sozialismus mit Demokratisierung von Arbeit und in den Betrieben. Und ich glaube, dass das ein Aspekt ist, über den wir viel mehr reden müssen, weil da sehr viel drinsteckt und die eben Individualisierung eben auch insofern aufgreift, als dass sie halt eben so gewendet wird, dass jeder Beschäftigte, jede Beschäftigte oder eben auch in nicht Erwerbsarbeit arbeitende Person eben mittlerweile in der Lage ist, die eigenen Zielstellungen, die eigenen Tätigkeiten mit der Gesellschaft in Verbindung zu setzen. Und das können wir und müssen wir nutzen. Ich glaube, ich muss zum Schluss kommen. Okay, die letzte Frage war ja noch, was Parteien wie die SPD und die Linke da machen können. Da würde ich dann in der Fragerunde wahrscheinlich auch nochmal sagen. Vielen Dank. Ist die Krise des CDU-SPD-Zentrums Teil der allgemeinen Krise des Neoliberalismus? Heißt es sinngemäß im Ankündigungstext dieser Veranstaltung? Diese Frage kann ich mit einem klaren Nein beantworten, weil ich glaube, dass man dafür, um diese Krise beantworten, um eine Antwort auf die Frage nach der Krise dieses Parteiensystems zu bekommen, eine längere Perspektive einführen müsste. Die westlichen Parteiensysteme, die zurzeit tatsächlich in die Krise geraten sind, sind weder Produkte des Liberalismus noch des Neoliberalismus. Auch wenn ihre Geschichte bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht, sind sie vor allem Kinder des Kalten Krieges. Sie hatten zwei zentrale Voraussetzungen. Erstens eine strikte weltanschauliche Polarisierung und zweitens die Dominanz industrieller Arbeit. Der Kalte Krieg, als sich SPD, CDU und Co. in sogenannte Volksparteien verwandelten oder zu sogenannten Volksparteien wurden. Dieser Kalte Krieg war in erster Linie ein Krieg der Werte. Freiheit stand gegen Gleichheit, Kapitalismus gegen Sozialismus. Er durchzog die Welt nicht nur horizontal entlang der Landesgrenzen, sondern auch vertikal durch die Gesellschaften hindurch. Wer zum Prinzip der Gleichheit tendierte, verstand sich unter den Bedingungen des Kalten Krieges eher als links. Wer es stärker mit der Freiheit hielt, galt als rechts. Das ist heute, in der Zeit, in der die politischen Kategorien verfallen, kaum mehr vorstellbar. Am deutlichsten bildete sich der Wertekonflikt des Kalten Krieges wohl in Italien ab, im Land von Don Camillo und der Pole. Die politische Kultur des Landes wurde über Jahrzehnte hinweg von den beiden Parteien geprägt, für die der ebenso aufgeklärte wie schlagkräftige Priester und der kommunistische Bürgermeister standen, die wenige Jahre zuvor gemeinsam als Partisanen gegen Mussolini und Hitler gekämpft hatten. Die Christdemokraten, die am westlichen Bündnissystem orientiert waren, und die kommunistische Partei versammelten zusammen zeitweise fast drei Viertel der Wählerschaft hinter sich. Dazwischen gab es nur wenig. Dieser Kampf der Werte hatte einen Zeitkern. Seine Integrationskraft stand schon seit der Entspannungspolitik der 70er Jahre mit seinem Ende, mit dem Ende des Kalten Krieges also, kriselte schließlich auch das Parteiensystem, das auf ihn bezogen war. Der Kampf der Werte, der Kampf zwischen links und rechts, Freiheit und Gleichheit, der es bis dahin geprägt hatte, hat in den gesellschaftlichen Realitäten kaum noch Entsprechung. Auch seine weltpolitischen Rahmenbedingungen waren mit dem Untergang des Ostblocks gewissermaßen über Nacht verschwunden. Besonders hart traf es die Parteiensysteme, die die Auseinandersetzung zwischen Freiheit und Gleichheit am deutlichsten geprägt hatte. Auch hier war Italien Vorreiter. Die Kommunistische Partei benannte sich schon 1991 um und distanzierte sich vom Kommunismus. Das kam einer Auflösungserklärung gleich. Die Christdemokraten folgten 1994. Offiziell fielen sie einer Reihe von Korruptionsskandalen zum Opfer, aber vor allem hatten sie durch das Ende des Kalten Krieges ihre weltanschauliche Orientierung verloren. Mit dem Niedergang der Partei der Gleichheit geriet auch die Partei der Freiheit in eine Sinnkrise. In der Bundesrepublik war es etwas komplizierter. Aufgrund der deutschen Teilung hatte sich der Antagonismus System weniger stark niedergeschlagen als etwa in Italien. Er hatte sich stattdessen territorialisiert. Mittelfristig erreichte die Krise des Parteiensystems jedoch auch Deutschland. Zum Ende des Konflikts der Werte gesellte sich die Krise der industriellen Arbeit. Denn die Massenorganisationen, die unser Bild politischer Parteien immer noch prägen, waren Produkte der Industriegesellschaft. Mit ihren großen Betrieben, einem gewissen Maß an Uniformität und halbwegs homogenen Milieus. Ähnlich kollektiv wie in die Fabriken strömten die Menschen in die Parteien. Gemeinsam gemachte und vor allem als kollektiv empfundene Erfahrungen verlangten einen kollektiven Ausdruck. Die Struktur der Industriegesellschaft spiegelte sich selbst in der Form der Parteien wider. Ihr schwerfälliger Apparat, die langwierigen Entscheidungsprozesse und die klaren Hierarchien entsprachen den Erfahrungen des Arbeitsalltags. Das Jahr 1973 steht symbolisch für den Verlust oder für den Beginn des Verlusts dieser Erfahrungen. Durch die erste Ölkrise wurde erstens der Glaube an die immerwährende Konjunktur in Frage gestellt. Zweitens begann mit dem Zusammenbruch des Welthandelssystems von Bretton Woods die Deregulierung der Finanzmärkte. Vor allem der Abschied von den bisherigen Kapitalverkehrskontrollen und die Möglichkeit, die Produktion in Niedriglohnländer alles auszulagern. Das war aus mehreren Gründen notwendig geworden, behaupteten zumindest die Unternehmer. Im Zuge dieser Entwicklung verwandelten sich die traditionellen westlichen Industriegesellschaften in Dienstleistungsgesellschaften, deren dritte oder vierte Form wir derzeit erleben. Der Anteil des dritten Sektors an der Gesamtbeschäftigung betrug in der Bundesrepublik der 70er Jahre erstmals mehr als 50%, inzwischen liegt er bei mehr als 70%. Im gleichen Maß sank die Bedeutung der industriellen Arbeit. Sie war nicht länger das zentrale gesellschaftliche Prinzip, sondern erschien nach den Massenentlassungen der 70er und frühen 80er Jahre wie das Relikt einer vergangenen Epoche. Der Betrieb, die Werkbank oder das Fließband entsprachen nicht der Lebensrealität der Mehrheit. Damit erodierten auch die sozioökonomischen Grundlagen des bisherigen Parteiensystems. In den schwerfälligen und hierarchischen Parteien kamen die alltäglichen Erfahrungen der Menschen immer selber zum Ausdruck. An die Stelle der industriellen Rangordnungen, der standardisierten Abläufe und langfristigen Planungsprozesse, die, wie gesagt, auch die Parteien prägten, traten in der Dienstleistungsgesellschaft und insbesondere in den Formen, die ihr nach und nach folgten oder die wir nach und nach auf die Spitze trieben, flache Hierarchien, Flexibilität, schnelle Entscheidungen. Auch die Erfahrungen von Aufstieg und weitaus häufiger Abstieg wurden nach der Ablösung der Werkbank durch den Computerarbeitsplatz, den Handyshop oder die Frittenbude nur noch selten als kollektiv empfunden. Die Auflösung der alten Milieus tat ein Übriges. Sie haben stets im engen Zusammenhang mit der Arbeitswelt gestanden. Diese Entwicklung wurde erst vollends greifbar, als mit dem Ende des Kalten Krieges auch die politischen Voraussetzungen des alten Parteiensystems verschwanden. Schon in der zweiten Hälfte der 70er Jahre war ja von Parteienverdrossenheit gesprochen worden. Seit dieser Zeit ging die Wahlbeteiligung zurück, die Parteibasis schwand. Die SPD verlor seit 1976 kontinuierlich Mitglieder, ab 1990 verstärkte sich dieser Prozess. Der CDU ging es kaum anders. Die Ereignisse der letzten Jahre, die Sherry Berman und andere nicht ganz korrekt als die Krise des Neoliberalismus bezeichnen, beschleunigten diesen Prozess vielleicht. Sie waren aber nicht die Ursachen, sondern die Katalysatoren. Die Katalysatoren bei der Herausbildung eines neuen Parteiensystems. Seine Vorboten sind längst da. Es sind die populistischen Parteien, die im Nachgang von Silvio Berlusconis Forza Italia seit Mitte der 90er Jahre überall in Europa entstanden, mit allen regionaltypischen Unterschieden und national besonderen Verzögerungen. Zumindest spricht einiges dafür, dass diese Parteien die Prototypen der politischen Organisation der Zukunft sind. Sie sind in einem nicht-leninistischen Sinn Parteien neuen Typs. Ihre flachen Hierarchien, ihre Anti-Establishment-Haltung und ihre Kampagnenpolitik, die auf Affekt, Beschleunigung und Improvisation statt auf Reflexion, Institutionalisierung und Verlangsamung setzt, entsprechen der Lebensrealität der meisten Menschen inzwischen leider wesentlich stärker als die schwerfälligen Traditionsparteien. Das gleiche gilt für die politische Verortung. Sie lassen sich nur noch bedingt in den geradezu beruhigenden Gegensatz von Freiheit und Gleichheit rechts und links einordnen, der den Kalten Krieg prägte. Wenn es die italienische Fünf-Sterne-Bewegung mit ihrem Appell zur Legalisierung von Cannabis, ob er links oder er rechts. Gehört der frühere Front National mit seiner Forderung, die Banken und zentrale Industriezweige zu verstaatlichen, zur Partei der Freiheit oder eher zur Partei der Gleichheit? Es lässt sich nicht sagen, wer quer dazu liegt. Die traditionellen Parteien, die CDU, die SPD und ihre internationalen Schwesterparteien, werden die Veränderung der Gegenwart jedenfalls nicht überleben. Zumindest nicht in ihrer jetzigen Gestalt. Aus dieser Entwicklung kann man, wie im Ankündigungstext für die heutige Veranstaltung, kann man Hoffnung auf eine bessere Gesellschaft ziehen, wenn man es fantasievoll mag. Gegen Fantasie spricht nichts. Wer für diesen Prozess hingegen auf die politische Linke setzt, handelt jedoch nicht fantasievoll, sondern grob fahrlässig. Denn die Linke hat die Verhältnisse in den letzten 40 Jahren nur selten besser, sondern regelmäßig schlechter gemacht. Sie ist, und damit bin ich am Ende angekommen, nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Darüber sollten wir sprechen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Nun habt ihr jeweils 3 bis 5 Minuten Zeit, um aufeinander einzugehen. Wollt jemand anfangen oder wollen wir einfach der Reihe nachgehen? Ja. Ja, viel Material. Also ich versuche mal ein paar Kritikpunkte zusammenzubinden. Ich glaube, das kann man ganz gut machen, indem man sich fragt, was eigentlich der Neoliberalismus ist, also welche Gesellschaft er meint. Annika hatte vom widerständigen Potenzial gesprochen. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Stichwort, weil der Neoliberalismus in meinen Augen ein Klassenprojekt war zur Wiederherstellung von kapitalistischer Klassenmacht und zur Redisziplinierung der Lohnabhängigen. Ein bisschen wie Stefan das beschrieben hat, dass sozusagen im Grunde, ist, also die 60er Jahre war eine Profitklemmenkrise fürs Kapital, ausgelöst auch durch die keynesianische Vollbeschäftigungspolitik im Westen, die faktisch bedeutete, dass du dich letzten Endes nicht von Arbeitgebern zwingen lassen konntest, härter oder schneller zu arbeiten, weil du immer einen Job gefunden hast, nachdem du irgendwie entlassen worden bist oder gekündigt hattest. Und gleichzeitig war es auch eine Wiederherstellung von Klassenmacht in globaler Perspektive. Und wenn man jetzt den Neoliberalismus eingrenzt, also er ist entstanden aus der Krise des Fordismus in den 70er Jahren, aber so das letzte, in meinen Augen, so der letzte Auslöser war der Volckerschock von 1979 und der faktisch, also es war die kurzfristige Zinserhöhung des Leitzinses in den USA, der zur Folge hatte, dass es also die Geschäftsbanken haben die Zinsen, haben das Geld dann natürlich genauso teuer an die Industrie weitergegeben. Die Industrie war verschuldet, viele Industriebetriebe gingen pleite. Es war der Beginn der Massenarbeitslosigkeit, gleichzeitig auch eine extreme Erhöhung der Schulden im globalen Süden. Und das hat letzten Endes 2 von 3 Säulen der Linken das Rückgrat gebrochen. Also einerseits der Gewerkschaftsbewegung im Inneren der USA, im Inneren des Westens, der dann gefolgt ist, sozusagen, und seitdem haben wir sinkende oder stagnierende Reallöhne. Die Gewerkschaften sind nicht mehr in der Lage, Produktivitätsfortschritte sozusagen auf die Seite der Beschäftigten zu bringen. Wachsende Vermögensungleichheit, Spekulation, Privatisierung sind alles Folgeerscheinungen von dieser Entwicklung. Und die zweite Säule war eben der Widerstand im globalen Süden gegen sozusagen kapitalistische Ausbeutung. Insofern, dass die globalen Südstaaten jetzt angewiesen waren auf westliche Kredite, ihre Märkte öffnen mussten für transnationale Konzerne, was natürlich bedeutete, wie Jan das beschrieben hat, dass sie plötzlich die Länder gegeneinander ausspielen konnten, die Staaten gegeneinander für Subventionen und so weiter. Die dritte Säule war in meinen Augen der Staatssozialismus durchaus, der ist 1989 auch weggebrochen. Das heißt faktisch, wir haben eine Situation, in der der Kapitalismus sich zu Tode gesiegt hat. Und das, glaube ich, ist meine Kritik an Stefan, was du gesagt hast. Ich glaube, der Kapitalismus kann sich in dieser Situation schlechterdings erneuern, weil er, oder modernisieren, weil er in seinen Modernisierungen, beispielsweise New Deal, ihr hattet ja eine Veranstaltung heute dazu, paradoxerweise der Kapitalismus auf Widerstand von unten angewiesen war, um sich von oben reformieren zu können. Und dann führt mich das zu der Frage, was Annika gesagt hatte, okay, was sozusagen, wir haben unser widerständiges Potenzial nicht ausgeschöpft. In meinen Augen, glaube ich, müssen wir uns erst vergegenwärtigen, dass wir uns in einer tiefen Machtkrise der Linken zu tun haben. Also alle Bastionen linker Gegenmacht zum Kapitalismus befinden sich in der Krise, insbesondere die organisierten Lohnabhängigen. Das kann man daran festmachen, dass du hast das beschrieben mit dem Individualismus, dass der Neoliberalismus begriffen hätte, Individualismus ist, von der Linken kann man kooptieren. Aber sozusagen der Neoliberalismus konnte den Individualismus kooptieren unter den Bedingungen, dass halt die Gewerkschaftsbewegung sich in der historischen Defensive befand, von der sie sich bis heute nicht wiederholt hat, und die Linke aber trotzdem ihre neuen sozialen Bewegungen stark wurden. Und im Ergebnis haben wir halt eine Situation gehabt, als 1998 mit der SPD die neuen sozialen Bewegungen politisch an die Macht kamen, aber dass sozusagen alle Forderungen, die im Feminismus, in der Umweltbewegung, in der Friedensbewegung und was auch immer weitergehend kapitalseitig hätten wirksam werden können, nicht sich umsetzen ließen. Das heißt, wir haben keine Postwachstumsgesellschaft bekommen, keinen Ökosozialismus, sondern irgendwie das Dosenpfand und Emissionshandel, sozusagen, wo man dann handeln kann, wer die Umwelt wie verpesten darf. Oder wir haben in der Frauenbewegung beispielsweise auch nicht die kostenlose Kitas, kostenlose Altenversorgung und so weiter bekommen. Nur die Gewerkschaften hätten es durchsetzen können, also die organisierten Lohnabhängigen, sondern wir bekamen dann eben nichts kostende Quotenregelung für DAX-Konzerne oder halt irgendwie BIN-I oder Sternchen oder sonst was, die halt auch das Kapital nichts kosten. Und ich glaube, die Aufgabe, wenn man wirklich den Neoliberalismus besiegen will, die Aufgabe besteht darin, die Linke zu reorganisieren. Und Jan, da habe ich einen Kritikpunkt an dir. Ich glaube, du bist sehr in deiner Beschreibung der Krise der traditionellen Parteien sehr nah eher an Franz Walter, also an solchen Leuten, die von der Erosion sozialmoralischer Milieus sprechen. Du sagst, also sieht das dann auch an der mangelnden Homogenität es gibt keine fordistische Fabrik mehr. Und trotzdem ist es ja nicht so ein Naturgesetz, dass mit dieser Entwicklung die Parteien in der Krise sind. Also wenn man beispielsweise sich anguckt, dass die britische Labour-Partei mit dem Ansatz, wir können über jetzt Corbyn-Antisemitismus oder was auch immer auch sprechen, aber also ich bin davon überzeugt, dass er kein Antisemit ist, aber der Punkt ist, dass sozusagen mit einer formulierten Alternative, also sozusagen mit einem Wirtschaftsprogramm, einem sehr linken, gleichheitsorientierten Wirtschaftsprogramm, Hunderttausende in die Partei eingetreten sind, obwohl wir diese Homogenität der Arbeitsverhältnisse gar nicht mehr haben. Ne? Und ich glaube, das sozusagen ist gegenläufig und wäre so ein Moment in der Reorganisierung, weil ich glaube, Leute begreifen, dass wir Parteien brauchen, um den neoliberalen Kapitalismus herauszufordern. Ich glaube, letzter Satz, das war die Lehrstunde oder der Lernprozess aus den Bewegungen gegen die Austeritätspolitik seit 2011. Ne? Also sozusagen, wir haben die größten Protestbewegungen seit 1967 bis 1973 gehabt, mit Sidney Tarrow gesprochen, die größten Protestzyklen mit den Indignados, ne? Arabischer Frühling, Occupy Wall Street, Maple Spring in Kanada und so weiter. Und die waren nicht in der Lage, obwohl sie so Massen auf die Straße gebracht haben, die Austeritätspolitik zu beenden. Daraus ist die Notwendigkeit entstanden, Parteienprojekte zu machen. Diese Parteienprojekte sind in Griechenland besiegt worden, 2015. Ich glaube, das ist wiederum der Grund, warum die Rechte so erstarkt. Also glaube ich auch, dass man sich das vergegenwärtigen muss, dass 2015 die Linke eine wirklich historische Niederlage erlitten hat, von der wir uns auch erholen müssen, wenn wir dem Neoliberalismus uns entgegensetzen müssen, wollen. Und das glaube ich, die tradierten Parteien sind nicht mehr mehrheitsfähig, weil sie neoliberale Politik machen. Und wenn die Linke kein Gegenprojekt hat, dann wird der rechtsautoritäre Nationalismus gewinnen. Da bin ich fest von überzeugt. Ich glaube, wir müssen uns sehr nüchtern angucken, was passiert. Man kann über die Wirtschaftsentwicklung nachdenken, man kann über die Technologieentwicklung nachdenken, wird also feststellen, dass das natürlich kein widerspruchsfreier Prozess ist, aber man muss eben auch gucken, wie Klassenkräfte sich organisieren. Ich würde Inga hier sehr zustimmen, die Entwicklung des Neoliberalismus ist natürlich solch ein Klassenkampfprojekt gewesen, die schon recht frühzeitig erkannt haben, dass es offenbar Möglichkeiten gibt, den Kapitalismus wieder in seiner ursprünglichen, reinen Form des Profitmachens zu entwickeln und entsprechend sich neuen Verhältnissen anzupassen. Und dieses Konzept war erfolgreich gewesen. Man hat eine Zeit lang sicherlich auch auf globale Prozesse gesetzt, aber hat immer den Nationalismus, den Protektionismus als Notausgang gehabt. Man hat immer auch die Bereitschaft eingeschlossen, mit rechtsorientierten, totalitären, terroristischen, wie man auch immer, diktatorischen Strukturen zu operieren. dass Milton Friedman seinen ersten Probelauf in Chile durchführen konnte, war vermutlich kein Zufall gewesen. Vor allem war dies ein Projekt gewesen, und das haben in den Regen, du hast eben auf die Klugschnutzen hingewiesen, aber ich glaube noch viel verhängnisvoller, das, was Thatcher mit den Gewerkschaften in Großbritannien gemacht hat. Man hat gezeigt, man ist bereit zu kämpfen und die Arbeiterbewegung an die Wand zu stellen. Obwohl wir wissen, wo die Schwachpunkte dieser Sachen sind. Also ich glaube, man muss das etwas genauer betrachten und sollte nicht, wie Jan das versucht hatte, die Schuld den Linken zuzuschieben. Die Linken haben natürlich versagt, da sind wir uns sicherlich einigen und vermutlich so ziemlich alle Parteien zu bestimmten Zeitpunkten dazu zu ordnen, was sie gepackt haben und was sie nicht gepackt haben, wo sie versagt haben, wo sie auch versucht haben, sich anzupassen, etwa mit der Agenda-Politik, wie wir es in Deutschland erlebt haben, aber in vielfältigen anderen Formen auch. Was mich so ein bisschen bewegt, Inge hatte ja darauf hingewiesen, es gibt immer wieder Gegenbewegungen. Es gab die Occupy-Bewegung im unmittelbaren Kontext der Krisenereignisse 2007, 2008. Er hat auf die Dinge 2011 hingewiesen, wir erleben das gegenwärtig mit Fridays for Future. Es sind Bewegungen, die zentrale Punkte der krisenhaften Entwicklung aufgreifen, versuchen Positionen dagegen zu beziehen. Was uns nicht gelingt als Linke, so wir als solche noch agieren wollen, ist tatsächlich das, was Annika gesagt hat, Gegenmacht zu organisieren. Und Gegenmacht heißt natürlich, man braucht eine bestimmte ideologische, theoretische, weltanschauliche Grundlage, die vermutlich nicht mehr ganz so holzschnittartig funktionieren kann, wie wir das vielleicht jahrzehntelang betrieben haben, ob als Kommunisten oder als Sozialdemokraten, die sicherlich auch bedeutet, dass man stärker über Organisationsfragen nachdenken muss, wie man dies in die Reihe bekommt. Sicherlich wird der parteineue Typus, den Jan hier vorhin für die Rechten in einer neuen Form charakterisiert hat, sicherlich für die Linke nicht im alten leninistischen Sinne funktionieren, aber wir müssen darüber nachdenken, wie linke Parteien, linke Kampforganisationen tatsächlich auch versuchen, auch wenn sie sicherlich in Einzelfragen unterschiedliche Positionen haben und sicherlich nicht eine Einheitspartei, ein Typ sein wollen, als gemeinsames Handeln organisieren. Also ich glaube, hier sind Herausforderungen, die man sich stellen muss und wo Linke arbeiten müssen. Ich würde erst mal sagen, hier mache ich mal Schluss. Ja, ich möchte anknüpfen an die Fragen, die hier gerade noch mal gestellt wurden. Brauchen wir Parteien, um den neoliberalen Kapitalismus herauszufordern? Natürlich brauchen wir dafür Parteien, aber nicht nur Parteien, sondern ich glaube, dass das halt überhaupt nur funktionieren kann, wenn es halt eben ein Zusammenspiel ist von sozialen Bewegungen und Parteien. Und ich glaube, dass wir halt als gesamtgesellschaftliche Linke da halt im Moment gerade ziemlich schwach aufgestellt sind tatsächlich. Also es gibt halt immer wieder Versuche und Projekte halt, verschiedene Organisationen zusammenzubringen, zusammenzuführen, aber tatsächlich sind ja die Friktionen innerhalb der Linken ziemlich tief und es ist aus eigener Bündniserfahrung gesprochen sehr schwierig, da irgendwie zu organisieren. Und ich glaube, da müssen wir eigentlich anknüpfen und uns da halt mal wieder ein bisschen zusammenraufen, weil sonst ist der neoliberale Kapitalismus höchstens milde am Lächeln quasi über das, was wir tun. Und wir müssen uns im Übrigen auch natürlich grenzübergreifend organisieren, weil das reicht ja auch nicht nur hier lokal. Ich glaube, was Parteien halt leisten können, natürlich kann man den demokratischen Sozialismus meiner Meinung nach nicht einfach durch Reform im Parlament oder so durchsetzen. So. Also das wird nicht funktionieren. Aber was Parteien halt schon tun können, ist halt zu ermöglichen, Freiräume zu schaffen, in denen Organisierung möglich ist, Freiräume zu schaffen, die halt eben ein solidarisches Miteinander eben auch ermöglichen, Freiräume zu schaffen, um Arbeit anders zu organisieren und eben auch Freiräume zu schaffen, um Kritik zu organisieren und freie Bildungsräume zu organisieren beispielsweise. Das können natürlich Parteien im Parlament auch heute eigentlich schon leisten. Und was sie natürlich auch leisten können, ist in den Auseinandersetzungen im Parlament systemüberwindende Perspektiven aufzuzeigen und eben nicht nur die Reform um der Reform willen zu praktizieren, sondern halt eben auch aufzuzeigen, wo das eben über kapitalistische Ausbeutungsverhältnisse und eben den Privatbesitz an Produktionsmitteln auch hinausweist. Und diese Debatte halt in der auch in die Gesellschaft zu tragen und damit halt diesen kapitalistischen Konsens auch zunehmend aufzubrechen. Und ich glaube, dass das halt nicht reicht, wenn das nur eine Partei im Parlament tut, sondern dass das halt so mindestens mal die rot-rot-grünen Parteien alle drei tun müssten, damit da halt eine ordentliche Stimme drauf wird, die auch entsprechend Gehör findet. Was die Parteien natürlich auch tun können und müssen, ist eben auch Widerstand gegen die Reaktion, also die AfD zu leisten, auch im Parlament und diese gesellschaftlichen Debatten dazu führen. Aber ich habe ja vorher schon gesagt, ich glaube, dass die Parteien alleine natürlich den neoliberalen Kapitalismus nicht herausfordern können, weil es da entsprechende Gegenmacht zu gibt, die eben auch eine Resonanz eben auf der Straße und in den Betrieben braucht. Weil den Neoliberalismus herauszufordern muss eben auch bedeuten, eben sich die Produktionsmittel anzuschauen und halt darüber zu sprechen, wie man die halt eigentlich vergesellschaftet und das halt auf eine Art und Weise tut, die uns nicht zurück zu einem autoritären, zentral geplanten Sozialismus bringt, weil da haben wir herausgefunden, das funktioniert halt nicht. Jedenfalls nicht auf eine freiheitliche Art und Weise, das bringt uns nicht zum demokratischen Sozialismus. Also müssen wir uns halt mal wirklich anstrengen und die Frage stellen, wie kriegen wir es denn hin, das demokratisch zu organisieren? Weil da habe ich bislang noch relativ wenig wirklich gute Ansätze gesehen, die überzeugend sind. Ich glaube, dass wir da halt an die Strukturen anknüpfen müssten, die halt teilweise zumindest schon da sind. Ein bisschen was habe ich vorhin dazu gesagt. Ich meine aber auch sowas wie Ausweitung zum Beispiel der Mitbestimmung auf unternehmerische Fragen in den Betrieben, was glaube ich auch eben solche Fragen dann eben wie die Krise, die ökologische Krise mit einbeziehen würde, wenn halt eben die Beschäftigten zum Beispiel halt einen Riegel vorschieben könnten, wenn beispielsweise Siemens in Australien halt ein neues Kohlekraftwerk beliefert und die Beschäftigten halt sagen könnten, nee, das wollen wir nicht. Da wäre zum Beispiel schon ein bisschen Potenzial, wo man eben auch dran politisieren kann. Und ich glaube, dass halt an diesen Friktionen, wenn wir es halt nicht nur quasi auf das Parlament begrenzen, sondern halt auch in andere Lebensbereiche wieder reintragen, diesen politischen Kampf, dass da halt sich viel dran arbeiten, politisieren und auch mehrheitsfähig politisieren lassen könnte. Letzter Punkt. Ich glaube, dass was uns auf jeden Fall nicht hilft, ist, uns gegenseitig kleinzureden und zu marginalisieren. Ich glaube, was nicht hilft, ist, immer nur rauszustellen, wo die Linke versagt hat und eben Dinge wie beispielsweise die Befreiung der Frau als kosmetisch zu bezeichnen oder zum Beispiel Antisemitismus halt da, also... Ich würde jetzt auch nicht sagen, also ob Corbyn das jetzt ist zum Beispiel, weiß ich nicht so genau. Ich glaube, es gibt schon Tendenzen auf jeden Fall, aber was de facto klar ist, ist, dass die Labour-Partei ein Antisemitismusproblem hat und dass Corbyn da halt viel zu wenig gegen vorgegangen ist. Und ich glaube, wenn wir solche reaktionären Tendenzen da halt nicht entschieden entgegentreten, dann haben wir als Linke halt auch ein großes Problem tatsächlich. Und deswegen glaube ich, dass unsere Aufgabe ist, eben die emanzipatorischen Kämpfe, die halt überall stattfinden, sei es eben ganz besonders meiner Meinung nach auch eben die Befreiung der Frau, die Befreiung von Unterdrückung für queere Menschen, die ökologische Krise und eben die Bewegung, die dort stattfinden, die Stadtinitiativen, die halt um Wohnraum kämpfen, all diese sehr diversen Bewegungen, die ja da sind und stattfinden, die halt nicht nur eben zu sehen, sondern auch zu versuchen, halt eine gemeinsame Perspektive aufzubauen, die halt nicht heißen soll, dass wir alle in dieselbe Richtung, dass wir alle dasselbe machen müssen, sondern halt eben aber zumindest zu gucken, in dieselbe Richtung zu arbeiten und uns darüber zu verständigen und uns dann halt auch gegenseitig zu pushen und solidarisch zu sein und zu versuchen, halt an unseren jeweiligen Baustellen dann eben auch den Rücken zu stärken und nicht und dann eben auch die Erfolge mal rauszustellen und nicht nur eben ja darüber so traurig zu sein, wo wir alles versagt haben, weil ich glaube, wir können eigentlich ganz viel. Ich bin im Gegensatz zu dir ein großer Freund davon, den Finger in die stellen, wo sind die Probleme, was waren die Probleme und was sind die Fehler gewesen, weil man nur so vor zukünftigen Fehlern möglicherweise bewahrt wird und davon abgehalten wird, nicht nochmal dieselben Dinge zu tun, die man schon mal getan hat. Und vor dem Hintergrund, vor dem Blick auf die Geschichte, der tatsächlich ganz nützlich sein kann, ist es mir nach wie vor ein Rätsel, wie man darauf kommen kann, in diesem Kampf oder die Parole auszugeben, dass die Linke ihr Widerstandspotenzial nicht komplett ausgeschöpft hat. Denn man muss sich einfach mal anschauen, welche objektive Funktion, um diese etwas veraltete Kategorie mal zu benutzen, die Linke eigentlich in den letzten 40, 50 Jahren hatte. Denn es ist keineswegs so, wie es hier zum Teil auf dem Podium gesagt wurde, dass der Neoliberalismus, wie diese Entwicklung, wie ich glaube, nicht ganz korrekt wiedergegeben wird, aber vielleicht können wir uns, also ein Begriff, der diese Entwicklung möglicherweise nicht ganz genau wiedergibt, aber darüber können wir uns vielleicht nachher nochmal unterhalten, dass dieser Neoliberalismus ausschließlich ein rechtes oder konservatives Projekt war. Das war er nämlich in keiner Weise. Es sind die Namen Thatcher, Reagan gefallen, komplett zu Recht, vollkommen richtig. Von dieser Seite ist einiges unternommen worden, aber was ist mit Tony Blair und New Labour, die Anfang der 90er Jahre da echt einiges dafür getan haben, dass die Reste des Sozialsystems in Großbritannien unter Beschuss genommen wurden? Was ist mit jemandem wie Bill Clinton, der zumindest nach amerikanischen Vorstellungen als Linker gilt, der Anfang der 90er Jahre nach dem Untergang des Ostblocks, als es nicht mehr notwendig war, dass sich die verbliebene restliche Welt auch als soziale Alternative zum Osten darstellt, ebenfalls die letzten Sicherungssysteme mit abgebaut hat. Was ist mit Hartz IV? Also vielleicht habe ich was verpasst, aber das war nicht die CDU, das war auch nicht die CSU, sondern das war die SPD mit den Grünen gemeinsam, etc. pp. Der nächste Punkt, die außerparlamentarische Linke, die jetzt immer mal irgendwie als die soziale Bewegung oder etwas Ähnliches erschienen ist. Da müssen wir uns anschauen, was passiert denn in den 70er Jahren. Inge hat das vorhin kurz angedeutet. Schauen wir doch mal an, woher die ganzen Imperative dieser schönen neuen Arbeitswelt, unter der wir gegenwärtig zu leiden haben, herkommen. Imperative wie Eigenverantwortlichkeit, Engagement, Kreativität, Individualität, flache Hierarchien, Chefdudes und so weiter und so fort. Das sind alles die Dinge, die beim Abschied der Linken vom Proletariat in den 70er Jahren vollzogen wurde, die von linker Seite stark gemacht wurden. Das ist der ideologische Soundtrack, das sind die Parolen, mit denen die Selbstausbeutung in den linken Läden vorangetrieben wurde, das sind die Parolen, mit denen diese linke Kollektivierung in Läden wie diesen hier, die Selbstausbeutung in Läden wie diesen hier vorangetrieben wird, etc. Man lese einfach Sascha Lobos Buch, wir nennen es Arbeit. Schauen Sie sich das an, das klingt authentisch so wie Broschüren aus linken Läden oder aus der Alternativbewegung der 70er Jahre. Was ich sagen will, ist, dass mit diesen Parolen, mit dieser Wendung aufs Individuum, mit diesem Weggang von Klasse-Erfahrungen, sozialen Fragen etc., eigentlich der ideologische Soundtrack für die Entwicklung, die dann später unter Thatcher, Reagan, Blair, Schröder und so weiter stark geworden sind, begonnen wurde. Also im Grunde genommen wurde da mit Blick auf die Zumutungen der alten Arbeitswelt, die es zweifellos gab und die vollkommen richtig waren zu bekämpfen, wurde da im Grunde genommen aber auch das unter Beschuss genommen, was eigentlich zu denen gehört hätte, die man durchaus hätte verteidigen können, wie beispielsweise Entgrenzung, die Entgegensetzung, die Trennung von Arbeitsleben und Berufsleben etc. Also all die Dinge, die jetzt mit denen man jetzt in einer Vehemenz zu tun hat, die sind in den 70er-Jahren, frühen 80er-Jahren von linker Seite erprobt worden und als eine Art ideologische Begleitmusik zu dieser Tendenz hin zum Neoliberalismus verbreitet worden. Insofern kann ich nur noch mal davor warnen, für mögliche, hoffentlich stattfindende, ich glaube nicht direkt daran, ich hoffe es natürlich trotzdem, Veränderungen zum Positiven auf die Linke zu setzen. Ja, vielen Dank. Dann bitte ich jetzt das Publikum in Ihre Fragen. Es gibt, glaube ich, ein oder zwei Mikrofone. Ein Mikrofon. Genau, dann fangen wir vorne direkt an. Dort, eins, zwei. Ich hätte zwei kleinere Fragen an die Vertreterin der Jusos auf dem Panel. soll die SPD die Führung dieser Kämpfe übernehmen? Das wäre meine Frage. Die zweite, eine wesentlich unwichtigere, aber trotzdem, das Thema Mitbestimmung in Unternehmen zum Beispiel, dann am Beispiel von Siemens, würdest du sagen, dass wenn eben die Angestellten und Arbeiter bei Siemens darüber abgestimmt hätten dürfen, ob jetzt zum Beispiel da in Australien irgendwie dieser Kohlebetrieb irgendwie weitergeführt wird oder sowas, ich habe da die Details nicht im Kopf, dass sie dagegen abgestimmt hätten, ob das tatsächlich stattgefunden hätte? Ja. Soll ich direkt antworten? Oder? Ja, bitte. Okay. Okay, vielen Dank für die Frage. Soll die SPD die Führung dieser Kämpfe übernehmen? Nein. Also ich glaube, das wäre nicht sinnvoll. Und ich glaube auch nicht, dass es so die eine Kraft geben sollte oder geben kann, die halt quasi alle Kämpfe anführt. Und ich sehe da auch derzeit die SPD absolut nicht. Ich glaube, dass es sinnvoll wäre, allerdings, wenn man sich solidarisch verhalten würde. So, und das gilt auch für die SPD. Ach so, die zweite Frage. Mitbestimmung im Unternehmen, Beispiel Siemens. Ja, das ist eine gute Frage, wie die Beschäftigten da abgestimmt hätten, denn die sind natürlich auch in dem Zwang, ihre Arbeitskraft verkaufen zu müssen und tun das derzeit bei Siemens und entsprechend sind sie natürlich auch der kapitalistischen Logik dort unterworfen. Ich glaube, dass es halt zumindest ein Schritt wäre, eben der demokratischen Organisierung und der Ausweitung. Ich glaube, dass es damit aber natürlich noch nicht getan ist, weil man müsste halt schon auch an dieses Konzept der Lohnarbeit entsprechend natürlich ran. So. Klar. Ja, also ich bin eigentlich der Ansicht, ich empfinde die SPD gar nicht als so unsolidarisch. Bei uns wird nicht geraucht, zumindest nicht drin. Ich habe zwei Anmerkungen. Die eine als Historiker, ich glaube, die SPD war schon in der Weimarer Republik eine Volkspartei. Und es war also sehr attraktiv, da Mitglied zu sein. Die zweite Sache ist, ich weiß nicht, ob man das alles immer am Neoliberalismus festmachen kann. Also ich glaube einfach, die SPD ist verdammt schlecht geführt und die CDU auch. Ich würde Frau Esken keinen Gebrauchtwagen abkaufen und irgendwelche Sozialreformen schon gar nicht. Also wenn die SPD mal wieder zu einer besseren Führung kommt, vielleicht wird es ja dann was. Ja, tatsächlich glaube ich nicht, dass die Führungsfrage das ist, was halt so eine Partei wie jetzt beispielsweise die SPD rettet. Weil natürlich ist das irgendwie wichtig, wer da vorne steht und was die Leute vertreten, aber es ist ja nun auch eine demokratische, es sind ja demokratische Parteien und die Führung sieht halt immer so aus wie quasi die Riege darunter und ist halt ein Abbild dessen. Und ich glaube halt nicht, dass halt eine Person an der Spitze irgendwo halt ganz grundlegend meistens was verändert, sondern es muss halt, wenn dann, von unten kommen, von den Mitgliedern, von der Basis, von den Leuten, die halt reinwirken in diese Parteien und dann halt so quasi in so ein Messias-Denken zu verfallen, zu denken, ach, die eine Person, die wird es jetzt richten. Ich glaube, das wird nicht passieren. So, diese Person kann ich mir nicht vorstellen, wer das sein soll. Und letzter Halbsatz zu Saskia Esken. Also ich verstehe, dass halt viele Leute da nicht die größten Sympathien hegen. Ich finde aber auch, es ist bedenklich, wie halt gerade Frauen in Führungspositionen der Linken halt angefeindet werden. Und da ist Saskia halt, finde ich, schon auch ein Beispiel dafür, dass sie halt für Dinge sehr krass kritisiert wird, zum Beispiel ihre Aussagen zum Thema Sozialismus, was halt ihrem Partner Novabo halt sicherlich nicht so negativ ausgelegt worden wäre und dass da halt schon auch Sexismus eine große Rolle spielt und dafür würde ich einfach nur sensibilisieren wollen, dass bei aller Kritik, die man gerne äußern kann, glaube ich, auch das reflektiert werden sollte. Die nächste Frage war hier vorne. Ja, ich wollte auf diese Frage erstmal danke euch allen für die Vorträge und Diskussionsbeiträge. Ich wollte mal auf diese Schuldfrage nochmal zu sprechen. Also wir haben auch viele so historische Abrisse gehört, was die Verursachungen und Aktionen an Agenten des Neoliberalismus und sowas waren, im ökonomischen, aber auch im politischen. Und jetzt haben Sie, Herr Bollinger, gesagt, diese Schuldfrage wäre ein Problem. Man kann nicht der Linken die Schuld in die Schuhe schieben. Es gab sozusagen verschiedene Rechte oder Konservative oder von der Bourgeoisie ausgehende Mittel und Taktiken, die Linke eben zu bekämpfen. Und das scheint mir doch ein ziemlich großes Problem zu sein. Also so verlierbar ist. Es gibt diese schöne Stelle in der Mutter von Brecht, wo es ganz einfach heißt, an wem liegt es, wenn die Unterdrückung bleibt? An uns. Und an wem liegt es, wenn sie gebrochen wird? An uns. Also wir gehen im Klassenkampf oder überhaupt als eine Linke, die für den gesellschaftlichen Fortschritt kämpft oder für die befreite Gesellschaft oder die klassenlose Gesellschaft, gehen wir in den Kampf ein und wir können nicht unseren Gegnern vorwerfen, wenn wir den Kampf verlieren, sondern wir kämpfen unter den Bedingungen, die Bedingungen der Welt sind und müssen unter diesen Bedingungen gewinnen, und zu diesen Bedingungen gehört, dass die Bourgeoisie gegen uns kämpft und alle Mittel einsetzt, die eben notwendig und in ihren Händen sind. So. Deswegen scheint mir die Frage nicht zu, also scheint mir die Schuldfrage genau die für die Linke wichtige Frage zu sein. Und da würde ich dann jetzt zu Jan Gerbert, zu dir nochmal kommen. Also wenn wir sagen, also da würde ich dir zustimmen, ja, die Linke ist verantwortlich für den Neoliberalismus, und nehmen wir auch diesen Aspekt heraus, 60er, 70er Jahre, dass gerade diese Kultur, sage ich mal, des Neoliberalismus von der Linken gepusht wurde. Und in dem Sinne kann man tatsächlich sagen, auch da war sogar noch die Linke die gesellschaftsbestimmende Kraft, indem sie diesen Spirit oder diesen Soundtrack einer neuen Zeit eingeläutet hat. Aber sie hat eben den falschen Soundtrack, eine schlechte Musik, eingeleitet. Also die Linke war zwar die führende Kraft der Gesellschaft, hat aber Scheiße gemacht. Und aber gerade dann ist doch die Frage, was die Linke tun müsste, was also nach der Verantwortung der Linken, und wie eine linke Politik aussehen müsste, zentral, anstatt einfach das Kind mit dem Bade auszuschütten. Also, oder vielleicht wäre dann eher die Frage, wenn du sagst, wir sollten uns nicht auf die Linke da verlassen, auf was denn sonst? Also ich sehe das auch so, ich würde der ganzen Linken auch kein gebrauchtes Auto abkaufen, wie meine Vorrednerin, aber ich weiß auch nicht, wem ich sonst abkaufen soll. Also. Ja, ich auch nicht. Willst du erst, Bayern? Ja, mach du das. Ich glaube, man muss über eins sich im Klaren sein, da teile ich jetzt deine Auffassung nicht so ganz. Die Linke, wer auch immer das jetzt historische Wesen ist, hat natürlich, seitdem der moderne Kapitalismus Mitte des 19. Jahrhunderts entsteht, nie außer in Osteuropa und in Teilen Asiens die Führung in einer Gesellschaft übernommen. Sie saßen seit Beginn des 20. Jahrhunderts gelegentlich in Regierungen, in späteren Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg deutlich länger in den Regierungen, aber sie waren immer Teil eines kapitalistischen politischen Systems. Sie haben versucht, wir reden jetzt hier vor allem über die Sozialdemokratie, hier Spielräume zu erweitern, Sozialpolitik durchzusetzen. Ich denke mal, das ist schon ein sehr wichtiger Aspekt, was sie versucht haben zu erreichen in dieser ganzen Auseinandersetzung. Aber trotzdem muss man gucken, wer hat in diesen Gesellschaften weiter das Sagen gehabt. Was, glaube ich, zu Recht auch Jan natürlich darauf hingewiesen hat, dass die Möglichkeiten des Kapitals und auch dieser neoliberalen Ideologen, politische und geistige Entwicklungen zu beeinflussen, auch Linke oder sich Linksverstehende davon zu überzeugen, dass ihr individualistischer Ansatz vielleicht irgendwo kompatibel ist, natürlich funktioniert hat. Ich glaube, trotzdem ist es noch in einer besonderen Stufe, über das nachzudenken, was nach 1990, in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren passiert ist, wo sozialdemokratische Parteien in Großbritannien, in Deutschland, wo wir es nachdrücklich erlebt haben, im Prinzip glaubten, dass sie die besseren Vollender dieser neuen Entwicklung der Wirtschaft sein könnten. Und hier ist ja mehrmals auf Agenda 2010 verwiesen worden, auf New Labour, was Blair entwickelt hat, was Neuwallberg da später dann auch hinterschrieben hat. Ich denke mal, hier ist tatsächlich ein großes Versagen vorhanden gewesen, weil sie versucht haben, sich anzupassen. Ich glaube, das muss man so ein bisschen im Hinterkopf haben. Die andere Frage, da gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Es gibt natürlich tatsächlich Osteuropa und Teile Asiens, die von der Linken in die Gestalt der kommunistischen Parteien über 70 oder 40 Jahre geführt worden sind, wo man sich genau sich angucken muss, was dort gegen die Wand gefahren worden ist, aber sich auch genau angucken muss, was diese 70 oder 40 Jahre möglicherweise sowohl in diesen Ländern an Entwicklungen ermöglicht haben und wie weit diese 40 oder 70 Jahre natürlich Einfluss auch auf den Rest des Weltsystems hatten und offenbar zumindest über bestimmte Zeiten eine positive Furcht vor zu starker Sozialpolitik ausgelöst haben, vor der Machtübernahme durch die Arbeiter, vielleicht auch natürlich über lange Zeit auch Schreckgespenst gewesen. Das ist ein Widerspruch, aber das ist, denke ich mal, heute auch nicht unser Hauptthema. Aber ich glaube, man muss diese Schuldfrage vielleicht in dieser Richtung diskutieren. Wer hatte tatsächlich Gesellschaften verändern können und welche Rolle haben Linke hier in der Gestalt der Sozialdemokratie, der Gewerkschaften und in einigen wenigen Ländern auch partiell kommunistische Parteien in Westeuropa Anteil an der Gestaltung dieser Gesellschaft? Zunächst vielleicht als Reaktion auf das, was Stefan gerade sagte. Er sagte, die Linke hat eigentlich nie die Führung übernommen, außer Osteuropa, außer in Teilen Asiens und so weiter. Anderswo hatte sie nie wirklich die Macht in den Händen, oder wenn sie partiell die Macht in den Händen hätte, dann gab es immer noch andere Kräfte, die berücksichtigt werden müssen. Angesichts der historischen Entwicklung muss ich sagen, es war gut so, wenn wir als Folie das uns anschauen, was in östlichen Europa, was in Teilen Asiens und in anderen Regionen, in denen die Linke ganz allein die Macht in ihren Händen hatte, passiert ist. So viel vielleicht dazu. Trotzdem geht es mir auch nicht um die Schuldfrage. Schuld ist tatsächlich eine moralische Kategorie. Ich will jetzt nicht sagen, okay, der ist ein schlechter Mensch, weil er dieses und jenes gemacht hat. Das gibt es sicherlich auch. Und sicher gibt es viele schlechte Menschen, aber mit dieser Schuldzuweisung können wir nicht weiter. Worum es mir ging, ist etwas, was ich vielleicht mit einem sehr schönen Marx-Zitat aus dem 18. Brumaire etwas verdeutlichen kann. Es gibt dort die Passage in Deutsch, in der Marx schreibt, während die Menschen eben damit beschäftigt sind, die Dinge umzuwälzen und noch nicht Dagewesenes zu schaffen, wenn sie etwas ganz Neues schaffen, beschwören sie ängstlich die Geister der Vergangenheit herauf, werfen sich in Verkleidungen etc. pp. Das heißt, eigentlich machen die sich was vor. Sie glauben, sie machen was ganz anderes als das, was sie real umsetzen. Ich glaube, das ist das zentrale Problem der Linken gewesen. Darum habe ich vorhin kurz diese von mir auch als verstaubte Kategorie bezeichnete Formel von der objektiven Funktion der Linken verwendet. Die objektive Funktion der Linken war offensichtlich die Durchsetzung dessen, was wir als Neoliberalismus bezeichnen. Dann können wir anfangen, idealistisch zu sagen, ob die Linke müsste doch eigentlich. Ja, kann sein, dass sie das müsste. Hat sie aber nicht. Und das ist offensichtlich nicht ihre Funktion gewesen. Dann müssen wir überlegen, wer ist denn die Linke gerade? Wer ist die Linke gerade? Und ich weiß das nicht, wer die Linke gerade sein soll. Wir reden hier, oder du hast vorhin diese Frau gemacht, dass sie gesagt, ist es nicht, wenn die Bourgeoisie gegen uns kämpft, dann ist es doch, nicht Schuld der Bourgeoisie, wenn sie siegt, sondern dann ist es unsere Schuld, so ähnlich. Ich habe gefragt, Bourgeoisie, gibt es die tatsächlich noch in dem Sinne, in der Zeit, aus der dieser Begriff stammt? Frage, wenn es uns gibt. Und genau, das wäre die nächste Frage, gegen uns, also bei Bourgeoisie, denke ich ständig an Proletariat. Und dann habe ich mich umgeschaut, ich will jetzt niemandem zu nahe treten oder im Raum. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass wir hier von Proletarier zu Proletarier sprechen. Wir müssen uns ja dessen bewusst sein, dass wir eigentlich eine Avantgarde-Diskussion führen. Und immer wenn wir darüber reden, die Linke müsste das, die Linke müsste jenes, dann sind wir jetzt also die Linke, die Menschen draußen, die ja auch nicht mehr durchgängig Proletarier sind. Ich habe ja vorhin diese Zahlen genannt, die Beschäftigungsquote im Dienstleistungsbereich liegt bei über 70%, die agitieren oder in eine bestimmte Richtung bringen. Damit kommt man tatsächlich nicht weiter. Also insofern plädiere ich eigentlich dafür, wenn es schon um Lenin und die Frage, was tun geht, plädiere ich eigentlich für zwei Dinge. Zum einen Konservativismus, Kooperativismus in dem Sinne bewahren, was noch vom Sozialstaat übrig ist und aufpassen, dass nicht die letzten Reste noch geschliffen werden. In diesem Sinne vernünftiger Konservativismus. Wenn die Entwicklung, wenn die Progression in eine katastrophale Richtung geht, dann muss man konservativ werden und das halten. Das ist die eine Möglichkeit, wie das funktionieren soll. Keine Ahnung, tritt in Gewerkschaften ein, versucht eine IG Metall nach dem Muster der 70er Jahre zu bauen oder was auch immer. Alles illusorisch oder fantasievoll, aber ich habe ja vorhin gesagt, gegen Fantasie spricht nichts. Und die andere Sache ist für Diskussionen. Es müssen Diskussionen erstmal geführt werden und in den öffentlichen Diskursen, wo das ich eigentlich nicht mag, aber was hier möglicherweise mal ganz passend ist, führt die Diskussion dort ein, um über Dinge zu sprechen, über die öffentlich derzeit nicht gesprochen wird, um überhaupt erstmal ein Verständnis des gegenwärtigen Problems zu bekommen. Weil wir reden hier in der Runde oder in anderen Runden eigentlich mit den Kategorien zum Teil der 70er Jahre, der 80er Jahre, zum Teil der 40er Jahre. Wir haben vorhin was von Kapitalfraktionen und ähnlichen Dingen gehört, die für mich schwer nach 30er Jahre oder 20er Jahre klang. Insofern, zweite Sache, neben diesem Konservativismus Diskussion führen, versuchen diese Diskussion in der breiten Öffentlichkeit zu führen, damit Problembewusstsein erstmal überhaupt entsteht, bevor wir die Lösungsfrage überhaupt stellen können und uns um Lösungen bemühen müssen. Müssen wir erstmal wissen, was genau gelöst werden sollte. Vielleicht zu viel als Plädoyer. Ja, also nachdem ich mit dem Jan, was du gesagt hast, ist am Anfang, würde ich alles unterschreiben. Es gibt einen sozialdemokratischen Neoliberalismus oder hat es gegeben. Und auch sozusagen die Absorption von linken Ideen, ne, so Fachhierarchien, Selbstverantwortung und so weiter, das hat sich alles im Neoliberalismus eingeschrieben. Aber es hat sich eingeschrieben, natürlich nachdem der Neoliberalismus schon etabliert worden war von konservativen Kräften. Also der Neoliberalismus, sagen wir mal, er beginnt dann 1979 mit Thatchers Wahl, ne, und hat sozusagen Vorbereitung in den 70er Jahren, schon die Niederlage in Chile 1973 ist so ein erster Schritt dahin. Und dann kommen halt in den 90er Jahren mit Clinton erst in den USA und dann halt 97 New Labour in Großbritannien und der SPD Rot-Grün 1998, kommen halt Linke, real existierende Linke an die Macht, aber natürlich unter Bedingungen, die sie vorgefunden haben. Also ne, sie sind sozusagen, haben eine Politik fortgesetzt und versucht, mit neu sozial bewegten Aspekten sozusagen zu humanisieren. Und Mario Candaias aus seiner Dissertation Neoliberalismus, Hochtechnologie, Hegemonie, würde ich sagen, das war eben eine Hegemonialisierung des Neoliberalismus, weil plötzlich auch die Linken alle Neoliberale waren. Aber sozusagen sie macht, das passierte unter Bedingungen, wo der Neoliberalismus halt schon existent war. Und ich glaube, was sich sehr wenige oder was wir uns vergegenwärtigen müssen, ist, dass egal, was man jetzt vom Staatssozialismus hält, von den Erfahrungen, egal, was man auch von den nationalen sogenannten Befreiungsbewegungen im globalen Süden hält, egal, was man von den Gewerkschaften und ihrem Korporatismus hält im Westen, das waren alles Bastionen linker Gegenmacht oder Gegenmacht von Lohnabhängigen gegen sozusagen Kapital. Und alle Linke haben 1989 verloren. Nicht nur diejenigen, die für die DDR oder für die Sowjetunion waren, sondern es haben die Trotzkisten haben verloren, es haben die Maoisten verloren, es haben die Sozialdemokraten verloren. Ich glaube, Rot-Grün von 1998 ist ein Ausdruck eben dieser historischen Niederlage. Und die Frage ist, ob man das reorganisieren kann. Und da, glaube ich, würde ich sagen, ich würde dir recht geben, es gibt kein Proletariat im Moment in Deutschland. Aber es gibt Arbeiterklasse, mehr als sozusagen mehr als in der Zeit, über die du in den 40er Jahren und 70er Jahren sprichst. In den 40er Jahren war die Mehrheit der Bevölkerung waren Bauern. So heute, ich weiß ja nicht, also es gibt in Deutschland gibt 627.000 Personen laut Statistischem Bundesamt, die von Kapitaleinkommen leben. Also halt von irgendwelchen, die vier Wohnungen besitzen und Aktienportfolios von diversen transnationalen Konzernen. Kapitalfraktion, und sozusagen davon leben können, ohne Erwerbsarbeit nachzugehen. Ich weiß nicht, ob da hier Leute drunter sind, die von Wohnungseinkommen oder Eigentum leben, also anderer Leute Arbeitskraft expropriieren. Faktisch ist es ja nichts anderes. Aber der Rest ist von Lohnab oder ein großer Teil der Bevölkerung, die Mehrheit ist von Lohnarbeit abhängig. Und Lohnarbeit heute ist eben qualifizierter. Also da, wo man früher eine Ausbildung hatte, studiert man heute. Aber es ist Letzten Endes sind es Kapital-Arbeitsverhältnisse. Und die Frage wäre, wenn man über die Linke als Antwort antworten will, also ich glaube auch, dass die Linke immer Gefahr läuft, so kooptiert zu werden, sozusagen sich einzuschreiben in ein bestehendes Herrschaftssystem und die Herrschaft zu modernisieren, ich bin gleich fertig, die Herrschaft zu modernisieren, mit Gramsci könnte man das Transformismo nennen oder so, das passiert, die Gefahr laufen wir auch, wenn wir eine neue Linke organisieren. Aber ich glaube, ohne eine Reorganisierung von Gegenmacht, die, da gebe ich dir recht, Annika, Klassenmacht sein müsste, die eine betriebliche Organisierung sein müsste, werden wir nicht verhindern können, dass das, was du befürchtest, die letzten Reste des Sozialstaats abgewickelt werden. Und vielleicht können wir auch nicht nur die verteidigen, vielleicht können wir tatsächlich in Richtung eines demokratischen Sozialismus voranschreiten. Annika, da gebe ich dir völlig recht. Ich finde es toll, dass ihr diese Diskussion bei den Jusos führt. Ja. Erste Bemerkung, ich möchte natürlich nicht unbedingt Pinochet dankbar sein oder Gladio oder welchen Geheimdiensten auch immer, die in Italien den historischen Kompromiss gewaltsam verhindert haben, damit Linke irgendwo vielleicht in zwei anderen Ländern noch über bestimmte Möglichkeiten in diesen 70er Jahren verfügt hätten. Jan hatte vorhin so einen Zungenstand, wenn ihr habt, der sicherlich nicht so gemeint war, aber man muss es deutlich so sagen. Wichtig wäre vielleicht auch nochmal wirklich zu betonen, wir haben über das Aufspringen der Sozialdemokraten auf diesen neoliberalen Zug gesprochen, aber die Entscheidungen sind natürlich schon ein paar Tage vorher gefallen. Und für Deutschland sind diese Entscheidungen 1989, 90 mit dem Anschluss der DDR gefallen. Ich meine, da waren natürlich die Verlierer die staatssozialistischen Strukturen, aber die Verlierer waren natürlich die Arbeiter und Angestellten in der DDR. Und auch die, im Westen. Die ihre Wirtschaft zerschlagen bekommen haben, die sicherlich mit viel Glück sich versucht haben, neu zu organisieren, mit allen Konsequenzen, die wir bis heute mit den AfD-Ergebnissen zu tun haben. Aber das war natürlich der Einstieg in eine praktizierte, breite neoliberale Politik. Und man kann die also, egal, wird mir da zustimmen, das konnte man zunächst in Berlin beobachten, nämlich in West-Berlin, wo sich das auf einmal etwas drastisch verändert hat. Und das hat natürlich auch diese alte Bundesrepublik genauso übergegriffen. Also, kann man jetzt nicht auseinandernehmen, aber ich glaube, man muss hier schon so Ross und Reiter nennen und bei allen Schimpfen auf die Genossen von der Sozialdemokratie und die Grünen, die uns Agenda 2010 beschert haben. Und bitteschön, wenn ich mal den Berliner Rot-Rot-Plan angucke, da sträuben sich bis heute die Haare. Aber okay, das ist aber trotzdem ein Aufschwung auf einen Zug gewesen. Und letzte Bemerkung nochmal zu Klassenstrukturen. Occupy ist damals mit dem Spruch angetreten, die 99%. Natürlich wissen wir, dass diese 1 und die 99 so in der Reinsform nicht existiert, dass man das wirklich differenzierter betrachten muss. Aber man muss, glaube ich, diese Klassenkluft schon versuchen deutlich zu machen. Und der Umstand, dass heutzutage die Metropolen weitestgehend deindustrialisiert sind, zu Dienstleistungsgesellschaften verwandelt werden, hat natürlich auch einen globalen Aspekt. Und wir merken natürlich, entstehen nicht nur Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich, die hochqualifiziert und scheiße bezahlt sind, sondern es gibt natürlich von McDonald's bis sonst wo angefangen, natürlich tatsächlich wenig qualifizierte und schlecht bezahlte Arbeit, die einen nicht geringen Prozentsatz dieser Bevölkerung berührt und die dann etwas schwer zu organisieren sind. Da haben wir sicherlich wahrscheinlich alle, die Interesse an solchen Kämpfen haben, unsere Schwierigkeiten. Ja, also es sind weniger Fragen als Anmerkungen. Weil ich finde, es lässt sich alles sehr gut subsumieren und ihr drei macht es euch sehr leicht. Ich verstehe erstens einmal nicht, warum ständig so viel Fokus auf soziale Bewegungen im Westen gelegt wird, obwohl die ganz offensichtlich größtenteils politisch sehr inhaltsleer sind. Also das ist jetzt egal, ob das Occupy Wall Street ist oder so wie Fridays for Future, wo zum Beispiel Greta Thunberg jetzt auch wieder meinte, so ob links oder rechts, ist hier egal. Die Labour-Partei wird, also die Leute steigen jetzt nicht halt die ganze Zeit über die Labour-Partei halt ein, weil sie so denken, wow, Labour-Party. Sondern es ist ja halt einfach faktisch so, dass es auch etwas mit dem politischen System System der UK halt zu tun hat. So. Wenn es dort nur zwei Parteien gibt und man die Tories halt ablehnt, naja, wo soll man denn da hingehen? Und generell verstehe ich halt auch von Feministin zu Feministin nicht so ganz, wo jetzt da so die krassen Potenziale liegen sollen, vor allem wenn es um die Befreiung der Frau geht. Weil es ja einfach faktisch so ist, da sitzen wir alle wahrscheinlich, irgendwelche Akademiker so, die halt aber feststellen können, dass die Linke einfach die Klassenfrage nicht mehr stellt. Es wird die ganze Zeit über Identitätspolitik gemacht, anstatt dass irgendwelche universalistischen Ansprüche da wären, weil den Rest sollen ja halt dann die Gewerkschaften erledigen. Denn Kapitalismus will von dem Großteil der Linken ja gar nicht mehr umgeworfen werden, sondern es sollen halt alles, hier Frauenquoten und so weiter, ein Stück vom Kuchen bekommen, weil einfach kein Klassenbewusstsein mehr existiert. Es wird hier die ganze Zeit über davon geredet, dass es ja noch ach so viele Proletarier gäbe. Natürlich gibt es halt Leute, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen am Markt. Aber die sind ja so individualisiert, das hat ja Jan eben vorhin gemeint, ja, dass dieses Klassenbewusstsein gar nicht mehr existiert. Und das müsste man halt einmal ansprechen. Und stattdessen wird aber die ganze Zeit über irgendwelche Sternchen am Ende von Frau-Politik halt gemacht, anstatt dass man halt so sagt, ja, wir unterstützen zum Beispiel die Aufständigen im Iran, wir sind gegen das Kopftuch, wir greifen halt Frauen unter die Arme, die zum Beispiel 90% der Frauen, die im deutschsprachigen Raum Prostituierte sind, sind zum Beispiel Migrantinnen so. Und dann heißt es halt die ganze Zeit über auf super neoliberal, Sex Work is Work. Und ich denke mir so, das entbehrt jeglicher Faktizität so. Und es wird halt die Frage überhaupt gar nicht gestellt, was für Alternativen gibt es zum Beispiel für diese Frauen. Also halt, wenn du von Emanzipation der Frau redest, so global gesehen oder europaweit gesehen, dann weiß ich teilweise nicht, wovon du sprichst, auch wenn es sehr nach Wahlkampf und schön klingt, aber bringen tut's nichts. Ja, das sehe ich tatsächlich anders. Also, meine Wahrnehmung ist, dass insbesondere die feministische, materialistische Kritik, die geäußert wird, halt so ziemlich eine der radikalsten Kritikströmungen ist, die es derzeit gibt, weil nämlich zum Beispiel der Arbeitsbegriff ganz grundlegend angegriffen und in Frage gestellt wird. Dass es halt eben nicht nur um Erwerbsarbeit geht oder Lohnarbeit, wenn wir über Arbeit sprechen, sondern zum Beispiel die ganze reproduktive Arbeit, die geleistet wird, halt genauso in den Arbeitsbegriff mit aufgenommen wird und damit eben auch die Trennung zwischen reproduktiver und produktiver Arbeit, die eben dem Kapitalismus immanent ist, auch angegriffen wird. Und ich glaube, genau da eben auch anzugreifen, ist halt auf jeden Fall auch ein antikapitalistischer Kampf. Und ich glaube auch nicht, dass man es nicht so einfach machen kann, zu sagen, na, Identitätspolitik, ja, das lösen wir halt quasi nach der Klassenfrage oder so, weil auch... Ja, du hast gerade gesagt, dass das Gender-Sternchen zum Beispiel ja die Debatten sind, die wir führen, aber eben über das Kopftuch sollten wir zum Beispiel reden. Und da denke ich mir, naja, das ist halt auch nicht so ganz konsistent, denn natürlich ist Identität auch eine sehr integrale Kategorie auch der ArbeiterInnenbewegung, denn eben, wenn du sagst, dass Klassenbewusstsein fehlt, Klassenbewusstsein ist halt auch eine Frage von Identität. Doch, das Bewusstsein darüber ist natürlich eine Identität. Denn es ist natürlich so, dass man natürlich einer Klasse angehört, je nachdem, welcher Status man im Produktionsprozess hat. Aber wenn man sich darüber nicht bewusst ist, dann gibt es halt eben auch keine formierte politische Klasse, die gemeinsam kämpft, sondern es ist halt schon, man identifiziert sich als Arbeitnehmerklasse, als Gewerkschaftsmitglied, als Teil der Linken, als Teil von einer radikalen, feministischen, materialistischen Gruppe oder ähnlichem. Und ich glaube, dass da schon viele Potenziale drinstecken. Und ich möchte jetzt nicht auf jedes Detail eingehen, was du genannt hast an Beispielen, aber ich glaube, dass sich halt schon viele Fragen aufmachen an, was heißt eigentlich persönliche Freiheit, So, an wessen Seite kämpfen wir eigentlich und wie sind eigentlich Unterdrückungsformen wie die Herrschaft des Kapitals, wie die Herrschaft des Patriarchats miteinander verknüpft? Und ich glaube, wenn wir das materialistisch eben ausbuchstabiert kriegen, dann gehen eben Identität, also der Kampf um Identität und persönliche Freiheit und der Kampf für eben eine emanzipierte Gesellschaft, also eben auch eine klassenlose Gesellschaft, total gut zusammen. Das müssen wir nur hinkriegen. Aber du hast jetzt gerade gesagt, ich würde zum Beispiel die Klassenfrage nicht stellen. Oder das hast du gesagt. Nein, du hast gerade gesagt, Ruhe! Okay. Okay. Salim? Ja, also ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass das ein ziemlich nostalgisches Panel gerade ist, wie jetzt wieder bevor es den Neoliberalismus gab, irgendwie der Sozialismus eigentlich verwirklicht gewesen und wir haben ihn irgendwie verloren. Und beziehungsweise es war irgendwie ein besserer Zustand und während der Gerber da irgendwie so ein bisschen offen ist und sagt, ja, irgendwie konservativ, das muss man bewahren, macht sich da so ein Gefühl von irgendwie eigentlich krasser Ratlosigkeit jetzt gerade irgendwie breit, wenn ich das alles anhöre. Und ich wollte eigentlich so ein bisschen fragen, wenn ja so in den 50ern, 60ern, 70ern das Ganze irgendwie noch besser war und anscheinend aber dann irgendwas passiert, eine Niederlage, vielleicht dann so ein bisschen die Frage, was können wir aus dieser Niederlage für heute lernen? Weil ich meine, diese ganze irgendwie noch doller Identitätspolitik machen, noch, also nicht, ich will mich nicht an den Begriff Identitätspolitik aufhängen, aber noch stärker die politischen Losungen der 68er-Bewegung einfach nochmal Dollar fordern? Oder können wir da irgendwie was Neues machen? Und dann vielleicht noch eine zweite Frage. Vielleicht könnt ihr nochmal irgendwie sagen, weil ich das nicht so ganz verstanden habe, vielleicht auch, weil das vorhin auch schon mal gefragt wurde, wer sind denn wir? Was macht denn irgendwie die Linke aus? Was soll die Linke denn eigentlich sein? Weil fordert ihr einfach nur ein, dass wir ein bisschen höhere Würde bekommen und irgendwie eine höhere Rente? Ist das alles, was wir irgendwie wollen können? Also ich würde gerne zu beiden Kommentaren was sagen. Also erstmal, vor Neoliberalismus war vieles nicht besser. Gleichzeitig waren bestimmte Aspekte, vor allem natürlich für nicht-migrantische Männer, waren die Klassenverhältnisse positiver, abgesicherter. Ne? Aber es gab eben Gründe, warum es Bewegungen gegen das fordistische Fabrikregime und gegen auch das männliche Brotverdienermodell gab und so weiter. Und sozusagen die Politik sollte nicht Vergangenes, also es gibt, Jan hatte aus dem 18. Brumaire zitiert, mit Marx, glaube ich, gibt es ja auch noch den schönen Satz, dass die soziale Revolution ihre Poesie nur aus der Zukunft schöpfen kann. Von daher, glaube ich, spielt das also eine große Rolle. Gleichzeitig sind wir in einer Situation, wo unsere Visionen von alternativen Gesellschaften, unsere Vorstellungen, glaube ich, wieder am Anfang einer Diskussion darüber sind, was Sozialismus im 21. Jahrhundert auf der Höhe auch der Transnationalisierung kapitalistischer Sozialverhältnisse eigentlich heißen kann. Also was bedeutet das, wie gehen wir mit transnationalisierten Plattformkapitalien um? Also Corbyn hatte beispielsweise ein nationales Facebook gefordert, das wird es nicht geben, wenn das sozusagen das Ziel von Facebook faktisch ist, dass es die Welt verbindet. Von daher glaube ich, das ist eine offene Diskussion und die wir führen müssen, weil ich auch davon ausgehe, dass allein das Organisieren, allein das Mobilisieren von Bewegungen und das Hoffen auf durchaus ja auch teilweise Inhaltsleere oder partikulare Bewegungen nicht ausreicht, sondern es braucht eine Art von zentraler Vorstellung, in welche Richtung es gehen kann, Debatte darüber. Ich würde aber gerne noch was zu der Klassenfrage sagen. Also es ist ja interessant, dass wir einerseits eine Diskussion führen, dass die Klasse nicht mehr da ist, dass sie nicht existiert und dann aber gleichzeitig gefordert wird, dass man die Klassenfrage stellen muss. Und ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo wir ja in verschiedenen Nationen die Klasse wiederentdeckt wurde. Wir haben tatsächlich eine neue Linke, die sehr stark akademisch orientiert war, also faktisch mit Poulantzas gesprochen eher ein neues Kleinbürgertum. Ich finde den Begriff teilweise schwierig. Aber die haben plötzlich die Klasse wiederentdeckt wegen dem Aufstieg der Rechten. Also wir haben die Erebon, Edouard Louis, Hainaut in Frankreich, wir haben in den USA Goat und Bajent, wir haben in Deutschland Dröscher, Anke Stelling mit ihrem Buch Schäfchen im Trockenen, Christian Baron mit einem Mann des seiner Klasse, ne? Diese ganzen Sachen. Und die, also scheinen ja offensichtlich uns darauf hinzuweisen, dass die Klassenthematik noch existiert, aber sie existiert, da stimme ich überein, weitgehend ohne Klassenbewusstsein, also ohne Klassenhandeln. Es gibt zwar viel mehr Streiks jetzt im Gesundheitssektor, aber insgesamt sind natürlich die Streiklevels sehr, sehr viel niedriger als jetzt in den 70er Jahren. Die Frage ist, ob wir uns das leisten können, sie nicht signifikant zu erhöhen, wenn wir dem Neoliberalismus und der Rechten etwas entgegensetzen können. Und in diese Richtung glaube ich, dass die Linke tatsächlich selbstkritisch sein muss, dass sie ja nicht ganz zu Unrecht von der Rechten so wahrgenommen wird, als würde sie Politik für bestimmte ihr liebgewonnene Minderheiten machen. Also dass sie sozusagen für Refugees ist, für bestimmte, ne, also sexuelle Diversität und so weiter, aber nicht eine Politik für die Mehrheit macht im universalistischen Sinne. Und ich glaube, in diese Richtung sollte man gehen. Also, weil aus der rechten Perspektive wirkt es so, die Linke versucht halt, bestimmte Gruppen vor den entfesselten Marktkräften zu schonen, aber halt nicht die Mehrheit. Und ich glaube, in diese Richtung gibt es eine gute Diskussion, die ich euch anempfehle, wenn ihr sie noch nicht kennt, zur neuen Klassenpolitik. Also dass sozusagen die Emanzipationspolitiken des Feminismus, der Ökologie, des Antirassismus verbunden werden müssen mit der Klassenfrage. Weil die Klassenfrage eben keine Identität ist, sondern eben ein soziales Verhältnis. Und um nur ein Beispiel zu geben, man kann eine Politik, und dann schließe ich auch, man kann eine Politik beispielsweise, eine Klassenpolitik machen, die feministisch ist, wenn man zum Beispiel die Mietenproblematik unter Kontrolle kriegt. Weil es ist feministisch, Frauen sind ja mehrheitlich im Niedriglohnsektor, genauso wie Migranten. Das heißt also, wenn man, also das bedeutet, dass diese Mietenproblematik natürlich Frauen ihre schlagenden Männer nicht verlassen können, wenn sie keine neue Wohnung in Berlin finden oder in Leipzig. So, das heißt also, wenn man dafür sorgt, dass wie der Mietendeckel in Berlin 340.000 Haushalte die Mieten senken können, dann macht man zugleich auch feministische Politik und man macht auch pro-migrantische oder antirassistische Politik, weil natürlich auch viele Migranten oder überproportional im Niedriglohnsektor sind. Und ich glaube, in diese Richtung kann man gehen, weil es dann auch eine Politik für alle, von der aber die ausgebeutetsten und unterdrücktesten Gruppen in der Gesellschaft besonders profitieren. Ich glaube, es ist keine historische Besonderheit, dass die Angehörigen einer Klasse nicht unbedingt wissen, dass sie dazugehören, sondern es ist eine Herausforderung an die Kräfte, die einen bestimmten politischen Bewusstseinsstand glauben zu haben, dass sie versuchen, Bildung zu produzieren, den Menschen eine Chance zu geben, sich diese Bildung im Sinne einer politischen Bildung anzueignen und ihnen sicherlich auch nahezulegen, sich politisch oder gewerkschaftlich oder sozial in der einen oder anderen Weise zu organisieren. Das ist, wie gesagt, nochmal, es ist keine historisch neue Fragestellung, sondern sie steht sicherlich heute noch in besonders drastischer Form. Da hat natürlich Jan Volker recht, das alte Fließband, was im 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts noch eine organisatorische Wirkung hatte. Und wenn dort der Vorarbeiter, der zufälligerweise auch der Gewerkschaftsobmann war, das Ding ausgemacht hat, dann hatte man den Streik. Das ist sicherlich in dieser Form nicht ganz mehr so leicht zu organisieren. Aber das ist, glaube ich, ein Anspruch, der bleibt, der notwendig ist und der uns immer wieder herausfordern wird. Und das ist auch die Verantwortung solcher Parteien wie der SPD, wie der Partei Die Linke, sicherlich auch denen noch in der Partei der Grünen, Bündnis 90, die sich noch für solche Dinge interessieren, aber auch in vielen sozialen Strukturen und Bewegungen, wie auch Platypers das ja versucht zu machen, das umzusetzen. Okay, also ich finde das immer ironisch und auch etwas amüsant, dass diejenigen, die sagen, Klassenkampf statt Identitätspolitik, dann eigentlich Klassenkampf als Identitätspolitik verstehen. Also, dass sie quasi die proletarische Klasse in einem identitären Sinne verstehen. Ich meine, gerade wurden ja auch Eribon und Baron genannt, also dieser deutsche Typ. Ich denke, die sind genau Leute, die sich dessen auch schuldig machen. Weil sie zum Beispiel sagen, ja, es gibt dieses urbane, hippe Großstadtmilieu und die sind was anderes als die Arbeiter. Nee, also ich meine, das sind Leute, die Lohnabhängige sind. Arbeiterinnen sind nicht definiert durch den Blaumann oder den nackten Oberkörper und den Hammer, sondern es ist ganz einfach, Proletarierinnen haben keine Produktionsmittel und sind Lohnarbeiterinnen und die Bourgeoisie hat Produktionsmittel. Und das ist die marxistische Interpretation. Alles andere ist Bourdieu oder so, also ich halte es für bürgerliche Ideologie. Okay, klar, also ich meine, natürlich haben nicht alle Proletarierinnen Klassenbewusstsein. Die CDU wird auch von Proletarierinnen gewählt. Also müssen wir fragen, wie kommt das Klassenbewusstsein? Die Antwort ist durch Klassenkampf. Und Klassenkampf gibt es gerade. Und da stimme ich Annika halt vollkommen zu. Den gibt es in verschiedenen Bewegungen, zum Beispiel im Gesundheitssektor. Und wenn wir das unterstützen würden, könnten wir das Klassenbewusstsein aufbauen. Dann hätten wir die Klasse für sich, aber das müssen wir erstmal machen. Und dafür dürfen wir nicht über Klasse identitätspolitisch nachdenken. Ja. Vielleicht eine kurze Frage: Wir haben in Zeiten von Aktiengesellschaften, wer verfügt dann über das Privateigentum an Produktionsmitteln? Das würde mich interessieren. Du hast jetzt im Grunde genommen die Situation des liberalen Kapitalismus des 19. Jahrhunderts geschildert, in dem es eine geringe Zahl von liberalen Kapitalisten gibt, die über das Privateigentum an Produktionsmitteln verfügen. Alle anderen sind entweder Bauern oder Proletarier. So einfach ist Marx noch nicht mal im Manifest, würde ich sagen. Und das bietet mir die Möglichkeit, auf das, was du vorhin sagtest, einzugehen. Die Frage nämlich der Klasse. Die Klasse ist nicht mehr existent. Also müssen wir uns im Klaren werden, was ist denn Klasse überhaupt? Klasse ist bei Marx was Doppeltes. Marx benutzt Klasse im mehrfachen Sinn. Zum einen als eine soziologische Kategorie, Bourdieu und so weiter. Kann man denunzieren, muss man nicht. Ganz klassische soziologische Kategorie. Marx interessiert sich aber eigentlich kaum für diese soziologische Kategorie. Marx interessiert sich nicht für das Proletariat, weil es ihm schlecht geht. Er interessiert sich nicht für die, weil die sich anders kleiden, Bourdieu oder andere einen anderen Habitus haben, sondern er interessiert sich für die, weil Klasse eine andere Funktion noch eine zweite Komponente hat. Klasse ist nämlich ein geschichtsphilosophischer Begriff bei Marx. Marx interessiert sich für die Klasse, weil insbesondere für das Proletariat interessiert er sich aus dem Grund, weil das Proletariat aufgrund seines Gegensatzes zur Bourgeoisie, weil es der zentrale Gegensatz zur Bourgeoisie ist, und er hofft aus dem Grund, weil es die Antithese zur Bourgeoisie ist, dass in einem synthetischen Umschlag dazu kommt, dass die gesamte Gesellschaft aufgehoben wird. Deshalb interessiert sich Marx für das Proletariat. Er ist kein Sozialpolitiker oder irgendwas ähnliches. Und mir geht es darum, dass diese geschichtsphilosophische Komponente des Klassenbegriffs im Grunde genommen ausgedient hat. Zum einen soziologisch zur Beschreibung von Gehaltsunterschieden etc. funktioniert so. Aber wenn dann auch nicht mehr in dieser Binarität, in der es im Kommunistischen Manifest aufgemacht wird, diese große Zweiteilung, es gibt am Ende nur noch Bourgeoisie und Proletariat, weil alle anderen Klassen und Schichten das Proletariat absehen, funktioniert nicht mehr. Das Proletariat, die Klasse des modernen Industriearbeiters im Übrigen, im Manifest und in anderen Schriften von Marx geschrieben, die existiert in dieser Form ebenfalls nicht mehr. Diese Klasse des modernen Industriearbeiters, die ist nicht mehr die zentrale große Kraft, die es hier zumindest in den westlichen Ländern gibt. Die hat sich mit der Auslagerung der Produktion in andere Länder ausgelagert. Und die Klassenschichtungen, wenn man darüber reden will, die sehen anders aus. Die funktionieren nicht mehr nur über den Besitz an Produktionsmitteln oder den Nichtbesitz an Produktionsmitteln, sondern die funktionieren anders. Da kommen noch Milieu, schichtenspezifische etc. Unterschiede und Differenzen dazu. Wie gesagt, ich würde den Klassenbegriff in keiner Weise komplett verabschieden, sondern nur darauf hinweisen, dass er zur soziologischen Beschreibung der Verhältnisse durchaus in gewisser Hinsicht eine stärkere Differenzierung, als es im Manifest des Kampfschriftes funktioniert. Alles gut. Ich wollte nur noch mal klarstellen, dass ich erstmal völlig bei euch bin, dass natürlich Klasse eine soziale Kategorie ist und nicht eine Identität. Ich habe ja gesagt, Klassenbewusstsein sehe ich halt eben auch als Identität, weil es halt eben sich über dieses soziale Verhältnis bewusst werden und sich als dieses Identifizieren eben dann das Moment ist, was ich mit Identität beschreiben wollte. Du sagtest ja gerade, Jan, dass Marx sich quasi für das Proletariat interessiert, also du hast es ja ausgeführt, warum er sich dafür interessiert, ich wollte hinzufügen, ich glaube, er interessiert sich halt vor allem auch deswegen insbesondere fürs Proletariat, denn er sagt ja auch, nicht im Kommunistischen Manifest, aber in anderen Schriften, dass es durchaus auch andere Klassen gibt und so weiter. Aber das Proletariat sieht er halt als die revolutionäre Klasse, weil sie ja nun eben eher den Kapitalismus analysiert und feststellt, dass die lohnabhängig Beschäftigten diejenigen sind, die halt die Möglichkeit haben, eben diese Macht über die Produktion zu ergreifen und dass eben die Bourgeoisie existenziell von dem Proletariat, eben also von den lohnabhängig Beschäftigten, abhängig ist. Denn nur wenn sie deren Arbeitskraft ausbeuten können, vermehren sie auch ihr Kapital. Und eben entsprechend sieht er ja in diesem Proletariat ja das Potenzial quasi, eine Revolution eben entsprechend zu gestalten und eben die Produktionsmittel zu vergesellschaften. Und ich glaube, wir müssten uns halt fragen, wenn wir halt feststellen, okay, es ist nicht mehr das von Marx beschriebene Industrieproletariat quasi, über das wir reden, sondern dass der Begriff die Erwerbstätigkeit hat sich halt massiv diversifiziert, Dienstleistungssektor ist sehr viel größer, der ganze digitale Bereich und so weiter, müssten wir uns halt, glaube ich, fragen, wenn wir halt über Produktionsmittel reden, was sind denn gerade die Produktionsmittel, die wesentlichen? Und wer arbeitet damit? Also quasi, wer müsste halt quasi als politisches Subjekt auftreten, damit man eben die Produktionsmittel vergesellschaften kann? Und da ist halt natürlich, das ist, glaube ich, mehr als eben quasi nur die Klassenfrage zu stellen, dann erstmal zu sagen, alle, die keine Produktionsmittel zu besitzen, sind halt Teil des Proletariats oder wie auch immer, jedenfalls nicht KapitalistInnen, okay. Aber damit haben wir noch nicht die Frage gelöst, welche Gruppen das revolutionäre Subjekt sind. Und ich würde so weit gehen, eben zu sagen, ja, da kommen aber halt auch wieder Kämpfe zusammen, weil es wahrscheinlich nicht nur die Produktionsmittel sind, die halt vergesellschaftet werden müssen, auch das, aber auch unsere Arbeitsstrukturen müssen halt eben grundlegend verändert werden, sprich, was ich gerade gesagt hatte, Trennung reproduktive Arbeit, also auch die Personen, die ausschließlich die sogenannte reproduktive Arbeit leisten, sind meiner Meinung nach in der Lage halt auch eben an einer Revolution als Subjekt teilzuhaben und mitzuwirken und das halt eben nicht nur darauf zu verengen, wer jetzt gerade mit Produktionsmitteln im marxischen Sinne quasi arbeitet. Ja, also Jan, ich würde dir recht geben, dass diese geschichtsphilosophische Bedeutung des Proletariats, was ja auch dann unterschieden werden könnte von Arbeiterklasse oder Arbeiterinnenklasse, dass dieser Begriff, also dass sozusagen die Arbeiterinnenklasse natürlich oder naturgesetzlich den Kapitalismus und auch durch die Widerspruchsentwicklung des Kapitalismus, den Kapitalismus aufheben muss, dass er naturwüchsig in den Sozialismus hinüberwächst, das haben wir, glaube ich, gelernt, dass das historisch nicht der Fall gewesen ist. So. Das heißt aber, selbst bei Marx findest du natürlich auch sehr viel Gegenläufiges zu dieser durchaus auch von Poststrukturalisten in meinen Augen zugeschriebenen Teleologie so im Marxischen Werk. Also zum Beispiel selbst im Kommunistischen Manifest, das ist ja wirklich nicht mal eine soziologische Schrift, ist keine analytische, sondern ein politisches Manifest, findest du die Formulierung des gemeinsamen Untergangs der kämpfenden Klassen. So, also, ne, und ich glaube, und unabhängig davon, also ich meine, ich bin da dann jetzt auch kein ich bin kein religiöser Mensch, das heißt, ich muss, wenn es nicht bei Marx steht, dann kann ich es auch woanders richtig finden. Und ich glaube, was Frank Deppe, glaube ich, in einem Aufsatz mal ziemlich gut formuliert hat, der Aufsatz heißt Einheit und Spaltung der Klasse, stammt so aus diesem ganzen, den subjektiven Klassentheorien von E.P. Thompson und anderen, die halt sagen, Klasse ist ein politischer Begriff. Die Klasse existiert dann, wenn sie politisch organisiert ist und der ursprüngliche Zustand der Arbeiterinnenklasse ist immer der Spaltung. Natürlich, weil als Lohnabhängige sind wir ständig in Konkurrenz zueinander gesetzt. Also nicht nur in sozusagen bei Deliveroo, der Erste, der noch einen festen Lohn hatte und der Zweite, der nur noch nach sozusagen ausgeliefertem Essen bezahlt wird und dann plötzlich in Konkurrenz steht. Das gibt es alles, aber gleichzeitig gibt es auch immer die Bemühung, die Klasse zu organisieren, sich selber zu organisieren. Ich glaube, da gebe ich dir recht, Annika, also die Arbeiterinnenklasse ist nicht notwendigerweise diejenige Klasse, die den Kapitalismus aufhebt. Aber sie ist es, die es kann, weil sie eben in der Lage ist, durch das Mittel des Streiks dem Kapital sehr weh zu tun. Und ich glaube, die Lehre aus dem neoliberalen oder sozialdemokratischen Neoliberalismus, also von New Labour, New Democrats etc., ist, dass es keine Emanzipation gibt ohne oder gegen die organisierte ArbeiterInnenbewegung. dass wir sozusagen, wenn die Gewerkschaftsbewegung schwach ist, wie sie es war in den 90er Jahren, dass wir dann eben das Dosenpfand bekommen und nicht den Ökosozialismus, dass wir sozusagen den Emissionshandel bekommen und dass wir nicht zum Beispiel kostenlose Kitas und kostenlose Altenversorgung bekommen, sondern eben das BMI oder Kohlenregelung. Ne? So. Und in diese Richtung, denke ich, geht es darum, die Klasse zu reorganisieren, die gegenwärtige Situation einer demobilisierten Klassengesellschaft, wie Klaus Wörbe das nennt, zu überwinden und zu uns selber zu fragen, was können wir dazu beitragen, sowohl auf der Ebene unserer Betriebe, wo wir arbeiten, an der Uni, in den Betrieben, keine Ahnung, wo Leute auch Nebenjobs und so weiter haben, und auf der anderen Seite auch politisch, weil der Klassenkampf eben auch immer ein politischer ist, wenn man allein die Mietenfrage nimmt. Also das lässt sich nicht auf betrieblicher Ebene. Ja, erstmal guten Abend. Ich muss sagen, ich finde die Diskussion hier ziemlich spannend. Ich studiere Wirtschaft und deswegen erfahre ich solche Diskussionen rund um Neoliberalismus und so aus einer ganz, ganz anderen Wand. Wenn wir über Neoliberalismus sprechen, dann sprechen wir über ganz klare wirtschaftliche Konzepte. Ich finde es sehr interessant, wie ihr das aufdröselt, weil bei euch immer auch so ein soziologischer Aspekt drin ist. Wenn wir über Neoliberalismus sprechen, dann sehen wir so ein Spektrum, was sich 1938 im Kolleg Walter Lippmann gebildet hat, nämlich als dritter Weg zu einer antikommunistischen oder einer antikapitalistischen Haltung, wie man in Wirtschaft organisiert, was soll das heißen. Da sind damals Wirtschaftswissenschaftler praktisch zusammengekommen und haben sich überlegt, oh Gott, wir hatten jetzt hier die Wirtschaftskrise, vielleicht haben die Leute jetzt gar keine Lust mehr auf Liberalismus, wie können wir das wiederbeleben, wie können wir den liberalen Geist quasi in die Gesellschaft tragen. Und sie haben gesagt, okay, wir gründen jetzt den Neoliberalismus, wir verabschieden uns eben von diesen ganzen Manchester-kapitalistischen Auswüchsen, wo eben wirklich Menschen gar keine Rechte hatten, wo es gar keinen Einfluss des Staates gab, gründen den Neoliberalismus und sagen eben, der Staat muss eine gewisse Ordnung schaffen, in dem der Markt funktionieren kann. Und innerhalb dieser Idee, haben sich das jetzt alles mit Holzhammer formuliert, ne? Innerhalb dieser Idee haben sich dann eben verschiedene Denkrichtungen gegründet, eben von Milton Friedman, den sicher jeder hier im Raum kennt und liebt, der Chicagoer Schule, der eben gesagt hat, Marktradikalismus und gar keinen Einfluss am Westen und so weiter und so fort. Und Ordoliberalismus, was jetzt hier als sozialdemokratischer Neoliberalismus bezeichnet worden ist. Und ich finde das interessant, weil wir denken, dass immer in der Wirtschaft, weil wir immer in diesen Fragen, okay, wie schauen sich diese unterschiedlichen Denkrichtungen, Preisbildung an, wie bewerten die den Wert der Arbeit und so weiter und so fort. Und deshalb ist meine sehr, sehr konkrete Frage an euch, seht ihr, wenn ihr von einer Krise des Neoliberalismus sprecht, darin eine Wirtschaftsordnung, die sich eben anschaut, wie kommt der Preis von Arbeit zustande, wie wird Arbeitslosigkeit organisiert oder bekämpft, oder seht ihr darin wirklich ein allumfassendes Gesellschaftsmodell, was unabhängig davon, ob das eben in diesen unterschiedlichen Ausprägungen mal mehr oder weniger staatliche Kontrolle ausübt, nicht mehr funktioniert? Ich glaube, es macht Sinn, mit David Harvey den Neoliberalismus in der Theorie und in der Praxis zu unterscheiden. Also, weil das, was von Lippmann und dann auch mit der Montpellier Society entwickelt worden ist, auch dann in Deutschland als Ordoliberalismus sich entwickelte, natürlich letzten Endes keine freischwebenden Ideologien waren, sondern auf soziale Träger angewiesen waren. Und die neoliberalen Ideen, ist sehr interessant, dass sie in den 40er Jahren, als Hayek seinen Weg in die Knechtschaft, also 44, geschrieben hat, dass da diese liberalen Ideen völlig diskreditiert waren und dass sie in einer Situation, wo am Ende des Fordismus, in der Krise des Fordismus, es eine Kapitalklemmkrise gab, ne, sozusagen die Gegenmacht von links, hat letzten Endes auch die Profite gedrückt und dass die Staaten in einer Situation waren, wo sie versuchen mussten, die Profitabilität des Kapitals wiederherzustellen. Und die Globalisierung als Projekt war letzten Endes, durchgesetzt auch durch den Völkerschock, den ich erwähnte, war im Prinzip der Hebel, das zu tun, weil es den Gewerkschaften im Inneren das Rückgrat brach und den Staaten im globalen Süden, die sich von kolonialen und also imperialistischen Abhängigkeiten zu befreien. Und da glaube ich sozusagen, muss man Theorie und Praxis untersuchen, weil in der Theorie setzt der Staat nur sozusagen ein bisschen so Grenzen, ne, als im Ordoliberalismus ja insbesondere. Aber wenn man sich anguckt, wie stark der Staat eigentlich im Neoliberalismus gewesen ist, so, also ich meine, welche Bankenrettungen möglich und nötig waren, um dieses System zu stabilisieren, dann sieht man, dass Neoliberalismus in der Praxis keineswegs einen minimalen Staat bedeutet hat, sondern einen besonderen Staat, nämlich einen Staat, in dem diejenigen Staatsapparate, die für das Funktionieren des Systems wichtig waren, aufgewertet wurden, also Finanz- und Wirtschaftsministerium, und diejenigen, die den keynesianischen Wohlfahrtsstaat unterstützt hatten, bis in die 70er Jahre abgewertet wurden. Also früher war Sozialminister, waren Ganz- und Arbeitsminister, waren, solange Vollbeschäftigungspolitik organisiert werden sollte, waren ganz wichtige Ministerien. Die spielen heute keine, da reißt sich keine Sau drum, dann wird man eh, also wenn man das macht, das kriegt dann meistens die SPD und dann wird sie dann abgewatscht, weil sie halt das Ministerium hat. Ne? Von daher, glaube ich, diese Unterscheidung ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ich hatte ja vorhin schon an Anfang meiner Überlegung gesagt, also ich denke, es geht hier schon um so etwas wie ein Gesellschaftsmodell, aber in dem Wissen, dass die praktische Gestaltung doch sehr flexibel ist und glaube, gerade die Fähigkeit eines funktionierenden Modells besteht natürlich darin, dass ich auch auf Veränderungen mit Anpassung reagiere, dass ich mal in die Globalisierungsschiene spiele, mal die Nationalismus-Schiene, die Protektionismus-Schiene, und das macht die Fähigkeit, aber auch die Gefährlichkeit aus. Und ich glaube, das ist natürlich, auch wenn es jetzt hier vielleicht wiederholt gesagt wird, natürlich der Schwachpunkt der linken politischen Kräfte, dass sie zu spät diese komplexe Herausforderung seit den 70er Jahren begriffen haben. Der Realsozialismus sowieso, aber ich denke mal, ob unsere westliche Linke, ob Sozialdemokratie oder Gewerkschaften, wobei sie immer, muss natürlich fair sein, wenn sich die Entwicklung anguckt, sie haben natürlich versucht, immer darauf zu reagieren. Die ganzen Entwicklungen der SPD-Programmatik seit den 70er, 80er Jahren ist natürlich ein Versuch, darauf zu reagieren. Mit dem Gipfelpunkt eines Berliner Programms von 89. Also wie gesagt, bei allem Schimpfen muss man sagen, man hat natürlich immer wieder Hirnschmalz aufgewandt, um aus dieser prekären Situation herauszukommen. Wir haben es nicht geschafft. Ja, ich hätte auch noch eine Frage an dich. Du hast quasi von dem historischen Scheitern im 20. Jahrhundert gesprochen. Tony Blair, die SPD, die Clintons und also quasi wie die Linke selbst den Weg bereitet hat in den Neoliberalismus, dem würde ich zustimmen. Und dann hast du eine gewisse Form von Konservativismus vorgeschlagen. Da wollte ich dich fragen, also heißt das zurück zum New Deal, heißt das wieder Wohlfahrtsstaatspolitik und also ist das das, was konserviert oder vielleicht sogar rekonstituiert werden soll? Und also staatliches Management von Kapital und Arbeit, wie wir es damals gehabt haben. Und im Hinblick darauf, wie würdest du so jemanden wie Corbyn bzw. Bernie Sanders beurteilen oder das Jack in the Magazine und allgemein diese Nostalgie, die wohlfahrtsstaatliche Politik zurzeit erfährt, ob du da vielleicht auch noch was zu sagen könntest? Sehr skeptisch, was eine Rekonstruktion anbelangt, auch wenn ich das grundsätzlich als eine Voraussetzung, um von dort aus dann weiterzuschauen, erstmal ganz vernünftig finde. Ich habe ein großes Verständnis dafür, dass die Leute, Personen wie Bernie Sanders oder Corbyn jetzt abzüglich seines Antisemitismus vernünftig finden, weil dass die nicht auf die abgestandenen Projekte des Staatssozialismus abgehen, die ja offensichtlich gescheitert sind, oder auf andere Experimente der Linken oder auf die Experimente der neuen Linken, der Alternativbewegung etc., finde ich nachvollziehbar, kann ich gut verstehen etc. Insofern kann ich mir eigentlich nur wiederholen, ich glaube nicht, dass eine Rekonstruktion funktioniert, aber wichtig wäre erstmal zu versuchen, das zu retten, das zu schützen, was noch da ist, um auf dieser Grundlage darüber nachzudenken, was können weitere zusätzliche zukünftige Formen des Ganzen sein. Vielleicht nur so viel, ganz knapp und ganz kurze Woche. Bestimmte Antwort, weil wie gesagt, ich bin mir selbst vorsichtig. Das Mikrofon aber aus Freiheit, das Osten aus Gleichheit und Annika, du hast also die Solidarität, die Brüderlichkeit. Also wir haben hier alle drei begriffen von der französischen Revolution auf dem Tisch. Also meine Frage ist dann, was steht zwischen dem ursprünglichen Liberalismus und dem Neoliberalismus? Also offensichtlich ist das 19. Jahrhundert irgendwie, aber was ist da, also wie verhält sich Marx zu der bürgerlichen Revolution selbst? Also was ist tatsächlich schiefgegangen an dem Liberalismus, an der bürgerlichen Revolution, wonach Marx dann diese geschichtsphilosophische Bedeutung zu der Industrialisierung selber gibt? Also in Anbetracht der Zeit, ich sage, das ist das die letzte Frage. Wer möchte als erstes? Jan wurde ja gefragt. Gut, es bietet mir zunächst an für den Teil, aber dann muss ich noch etwas länger nachdenken. Ich habe gehofft, dass ich das machen kann, während Annika jetzt die Gelegenheit habe ich wahrscheinlich nicht. Der Unterschied zwischen Liberalismus und Neoliberalismus ist neben verschiedenen anderen der, weshalb ich den Begriff des Neoliberalismus nicht ganz geeignet finde für die gegenwärtige Ordnung. Und eigentlich hat Inga das alles schon gesagt, weil der klassische Liberalismus ist ein Liberalismus, ist der den Staat tatsächlich nur als Nachtwächter begreift. Auch da war es klar, wie man es hat mal gesagt, der Nachtwächter der Bourgeoisie ist der Tagespolizist des Proletariat. Aber aus allen anderen Dingen, wirtschaftliche Entwicklung, Bankenpolitik etc., hat der Staat sich rausgehalten. Das ist komplett anders beim Neoliberalismus. Aber wie gesagt, ich würde jetzt tatsächlich nur das sagen, das wiederholen, was du sagtest. Der Staat hat im Neoliberalismus eine enorme Funktion, eine enorm wichtige, geradezu leitende Funktion. Das unterscheidet sich vom Liberalismus und darum glaube ich, dass der Begriff des Neoliberalismus diese Entwicklung nicht ganz trifft. Zusätzlich noch, weil der Begriff des Neoliberalismus zumindest für mein Ohr naheliegt, es handelt sich einfach irgendwie nur um eine ideologische Entwicklung. Es handelt sich um einen ideologischen Prozess, der auch mit anderer Ideologie, Weltanschauung, wie auch immer, bekämpft werden kann. Und das ist nicht der Fall, weil dieser ideologische Prozess hat natürlich Anknüpfungspunkte in den Kapitalbewegungen etc. und nicht nur Anknüpfungspunkte, sondern es ist fast eine Funktion des Ganzen. Und das geht im Begriff des Neoliberalismus, für meine Meinung zumindest, unter. Vielleicht ist das eine schwache Antwort auf den kleinsten und wahrscheinlich nicht den spannendsten Teil der Frage. Also, ohne das jetzt krass mit einer Theorie unterlegen zu können, aber ich würde sagen, für mich, also ich würde Liberalismus halt auch verorten als eben Bewegung, eben auch aus der Französischen Revolution kommt, der Kampf für BürgerInnenrechte, für eben mehr Freiheit fürs Individuum und eben Freiheit von Unterdrückung auch, natürlich damals von der Feudalgesellschaft, von der Monarchie und so weiter, Menschenrechte. Während das im Neoliberalismus eigentlich keine Rolle spielt, sondern der Neoliberalismus wendet halt den Begriff des Liberalismus auf die Wirtschaft vor allem, freie Märkte liberal als freiheitlich gesehen, die Menschen halt auf sich selber gestellt, auf sich allein gestellt quasi, sollen halt schon quasi, wenn jeder sich um sich selber kümmert, ist an jeden gedacht. Ich würde sagen, der Neoliberalismus ist halt eigentlich eine Wendung des Kapitalismus vor allem, eine wirtschaftspolitische Kategorie und Ideologie. Und das heißt, ich würde sagen, es gibt sicherlich auch noch Tendenzen oder halt Strömungen des orthodoxen Liberalismus, die jetzt nicht unbedingt neoliberal sind. Also wenn ich zum Beispiel für meine Demonstrationsfreiheit kämpfe und halt gegen Verschärfung von Polizeigesetzen, dann ist das eine liberale Bewegung, aber keine neoliberale. Ich würde sagen, so dieser Kampf um Bürgerinnenrechte ist halt schon grundsätzlich unterschiedlich vom Kampf um freie Märkte oder ähnliches. Und da würde ich, glaube ich, den Unterschied sehen. Ich glaube, seine Begriffe haben natürlich immer etwas mit der konkreten Klassenkampfsituation zu tun. Und damals ging es um einen Kampf der Bourgeoisie, der Aufstrebenden gegen die feudale Ordnung. vordergründig, und ich glaube, da muss man es verorten, und über Neoliberalismus geht es um eine Auseinandersetzung gegen die Arbeiterbewegung, gegen den Realsozialismus, solange er existiert hat. Ich darf noch mal eine kurze Bemerkung zu machen zu dem, was Jan vorhin zu den konservierenden